So, Ich mache jetzt mal den Regler zu, weißt du, das weil sonst Lied läuft ist es wieder jetzt. weiter, weißt du, und du sagst, ah! Das Lied ist jetzt zu Ende. Hätte ich jetzt nachgemacht? Darf man ja nicht. Nee, darf man ja nicht sagen, Lied, oder? Da kommt man gleich total uncool, old-fashioned, Was sagt man denn? Was chorfetischistisch sagt man, rüber. wenn man cool ist? Was sagt man denn? Der Tune. Na, oder der Wesen der Song. Nee, so richtig cool Leute sagen Tune. Ja? Ja. Der Tune? Tune, einfach nur Tune, so Tune. Naja, bestimmt, welche? Der Tune, das und der Tune, ne? Die Tune? Der Tune. Aber Tune ist ja Aber Melodie, oder? die Tune, Tune, ne? die. Die tun nix. So. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Ich habe hier immer. Kannst du das nicht oben mal machen? Du musst mal deine Lachen. Leute mehr zur Aktivität treiben. Während hier immer schön Chorgesänge stattfinden in meiner Doch Sendung. Hip-Hop, Mann, die liegen alle bekifft in der Ecke. Ja, aber können die nicht auch ein bisschen hippen und ein bisschen hoppen? Wie kann man das nicht so machen, dass es so alle in allen Leitungen, bababa, können die nicht so chorisch rappen? Chorisch Gibt's rappen? eigentlich so Rap-Chöre? Rapcore, keine Gibt's Ahnung. nicht, nee? Warum, Mann, was das alles nicht hebt? Wobei doch eh ein Rapcore gibt's, den habe ich aber leider nicht mit meinem finnischer Brüllchor. Wo die, Stimmt. ho, ho, ho, ho, ho, ho. Scheiße, den habe ich dir vorhin verzweifelt 2 Stunden gesucht. Suchst du auch mal so Kramzer bei dir zu Hause? Oder Andi, du hast ja eher Ordnung, weil du hast ja Überblick. Ich habe bei deinem Plattenregal gesehen, das sah sehr ordentlich aus. Bei mir Also so liegt ein das ja Regal an sich praktisch. sieht schon mal ordentlich aus. Ob es jetzt im Ja. Regal ordentlich ist, ist ja eine andere Sah aber auch Frage. aus. Weil fand ich sehr schön, dass du das alles so nach Farben sortiert hast. Ja, stimmt. Naja, bei mir, da hast du ja auch schon gesehen. Da muss man ja mal da irgendwie braucht man ja eine Nahkampfausbildung, um 2 Meter voranzukommen, Hast du oder? schon Am ein besten Thema mit so eigentlich einem heute? Machete. Hast du eigentlich ein Thema heute? Hattest du heute in deiner Sendung eigentlich ein Thema oder hast Ja, du nur so mir wirr fällt gerade so ein Thema durcheinander? ein, so von wegen Wirr und Aufgeräumt Was in denn deinem Sinn, für? so aufräumen. Also nicht aufräumen, sondern so. Na, wenn, dann finde ich Thema eher so grundsätzlich Sachen, die man hasst. Ich zum Beispiel aufräumen, aufstehen, Ist ja was kein hasse ich, Thema. Sendung machen. Wo ist denn dein Thema? Versteckt. Wieso denn? Na, da kann doch jeder anrufen und sagen, ich hasse es, zum Friseur zu gehen. Zum Beispiel. Oder ich Ist aber hasse doch nicht, es, aber es liegt doch. Hip-Hop Blue Moon zu Aber hören. die Betonung ist ja auch zum Friseur. Also mit Haare schneiden hat er kein Problem, aber man hat ja bloß ein Problem, zum Friseur zu gehen. Naja, oder er hat Probleme, Haare schneiden. Das sind doch Naja, völlig kann man sagen, verschiedene Sachen. Ich also gehe auch Sachen, sehr die man ungern hasst. zum Was Friseur. hast denn du zum Beispiel? Was ich hasse? Ja. Zu früh aufwachen. Siehst du? Zum Beispiel. Und Was aber ein komplett anderes Thema ist wie aufstehen. Nee, aber noch andersrum Sachen, die man machen muss, die man hasst. Hateable things to do, um das mal Englisch auszudrücken, weil das fällt mir leichter als in Deutsch. Okay, ich höre Seltsam, jetzt oder? natürlich so mit dem ganz großen Stein, so Steuererklärung. Super. Toll. Steuererklärung machen. Naja, aber damit, da finden wir jetzt hier keine Resonanz beim Hörer. Da macht Das der sag ich Mutti. ja, das ist ja eher ein Da geht Stein. der Mutti zum Lohnsteuerhilfeverein oder wie das heißt, oder? Was mag man denn ja nicht? Machen, Mülleimer runterbringen. Machst du das gerne? Aber da kommt man wenigstens mal raus aus der Wohnung. War es eigentlich ganz Problem. schön. Ja, Ja, supi. war mal so ein Ja, Alibi. und im Grunde, also immer Fenster auf und raus ist ja auch. Aber sauber machen ist schon irgendwie eine Sache, die ich eigentlich doof finde, Ja? stimmt. Also eigentlich, weil ich eigentlich ein reinlicher Mensch bin, aber damit es reinlich ist, muss man ja permanent sauber machen. Ich hatte vorhin noch irgendwie, musste noch andere Leute in mein Arbeitszimmer lassen. Also jetzt nicht so Armer. halbwegs, naja, jetzt nicht so nahestehende, wo ich dann nach 8,5 Jahren zum ersten Mal den Staubsauger wieder mal. Um einfach alles, was so an ausgefallenen Barthaaren und Zigarettenasche Die grauen Haare, die dann da so und so, ja, rumliegen. natürlich. Das sieht Ja, irgendwie, das furchtbar. sah aus wie so ein weißer Flocati-Teppich da in mein Zimmer ein. Und da merkte man, war ja nicht Teppich, sondern Aber war dann hast du nur. aber eigentlich Glück, wenn du nach 8 Jahren nur irgendwie Barthaare irgendwie wegsammeln musstest. Nein, ich wollte jetzt nur das Ekligste sagen, was mir eingefallen ist. Also, weil mir so Okay, ein. also ich finde so eine Staubflocken, die irgendwie schon Ja, so Staub, natürlich Heuballen auch. groß durchs Zimmer Auch. rollen, irgendwie Aber schon. findest du, sagen wir mal, ausgefallene Barthaare, findest du die nicht ekliger als normale Staub? Wenn jetzt einer kommt und der hat eine Tüte Dreck in der Hand und in der Mann, einen Hand wie sind kommt außen ausgefallene eine Staubflocke? Fangen wir mal Barthaare am und in der Anfang an. anderen sind Staubflusen Das wäre drin. meine erste Was Frage, würdest die. du wohl würdest sagen, welchen soll er lieber nicht ausschütten? Ich würde weniger die Barthaare eklig finden, sondern eigentlich irgendwie den Fakt eklig finden, dass im Arbeitszimmer Barthaare rumliegen. Weil ich mich frage, wie kommen die da hin? Warum sind die nicht im Bad? Mensch, jetzt halt, naja, weil die mal hoch runter müssen. Wie? Also du rasierst dich in deinem Arbeitszimmer? Nein, aber ich stell mir das so vor, dass so bestimmte Barthaare und die anderen rufen, spring doch, spring doch. Und so eins ist total kurz davor, sich zu lösen aus dem Gesicht, weil es irgendwie einfach die Schnauze voll hat, praktisch hier Das als meine Gesichtszieher durch die Welt getragen zu werden. will Den sozusagen nicht mehr Kanal dabei bleiben, will also nicht einfach mehr, kannst nicht. aus, ist over, scheiße. Und dann kommen so welche, ey Mann, bleib doch noch ein Jährchen. Und andere, ah, spring da, du Arsch, spring, spring. Und schwupp, liegt wieder ein Barthaar auf der Erde. Naja, kann. Also So Scherben. stelle ich mir nicht vor. Ja, Also jetzt, Mann, du meine musst ja jetzt Ellbogen nicht hat denken, dass ich da Scherben und immer mir denke ich so, knietief durch Barthaare so für laufe. Achtjährige. Also vor 8 Jahren irgendwie so, seit 8 Jahren fallen die Barthaare aus. Sag mal, DJ Andy, warum ist denn immer kein vernünftiges Gespräch mit dir zu führen? Zum Beispiel, warum Weil das ziehst du eine, denn gleich weil das ist sehr, den nee, Moment, das ist eine ziemlich effektive, Barthaarteppich in Zweifel? ziemlich effektive Taktik, sich überhaupt mit dir unterhalten zu können Wieso manchmal. denn? Was denn? Ach, dass man immer Gegenfragen stellt. Das ist sowieso die cleverste Gesprächstaktik. Wenn man nichts sagen will, immer Gegenfragen stellen. Wie hast du das gemeint? Was soll denn das? Ja, lag im Tiefkühlfach, Jetzt habe dass ich er gar länger nichts gesagt. hält. Nee, Ich habe nur fasziniert mir trotzdem, das Eis in ja. deiner Cola angeguckt. Und mich gefragt, ob du da So, vielleicht ich fürs hab hier eine Ungeschraubt hast und Eis drin gefrorene. gemacht hast. Das wäre eigentlich unnötig. Kick mal, schon ruft keiner mehr an. Ja, ne? Ist das jetzt gut oder schlecht? Na, das ist ein schlechtes Zeichen. Eben war noch die Leitung voll, weil alle dachten, oh, Kutti ist wieder im Radio. Jetzt Und ist dann nicht merken wir, dran. siehst du, jetzt rufen sie wieder an. Ja, wir Und können es jetzt, nicht aber mehr wenn wir uns jetzt unterhalten. gleich, wenn wir uns jetzt gleich wieder unterhalten und sag mal, wie war denn das, Entweder mit sind sie deiner komplett hier, entweder sind sie Steuererklärung? komplett hier langweilt oder die sind total fasziniert. Ach so, das kann auch sein. Wollen wir mal ihn fragen? Soll ich mal ihn fragen? Ich muss jetzt gehen, im Nee, Übrigen. aber bevor du jetzt mal fragen, ob er langweilt oder er fasziniert, ist fies, oder? Aber ich meine, ey, das trifft uns, geteiltes Leid, halbes Leid, das trifft uns beide. Nicht wirklich, weil ich kann jetzt gehen. Aber ich bin Und dafür muss natürlich, es dir unter Umständen noch 3 Stunden geben. ich bin der so-called Teflon-Moderator. Das, was jetzt gewissermaßen Ronald Reagan als Präsident war, an dem ist Genau. jeder Nicaragua Beschiss vor abgeprallt, das bin ich als Hallo? Ja, was war denn das hier? Hallo? Ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen, wir wollen jetzt kein Gespräch führen, sondern ich wollte nur mal eine kurze Einführung. Ist Naja, das jetzt eher fasziniert bin ich irre? nicht. Tschüss. Was hat er gesagt? Fasziniert bin ich nicht. Ja, dachte ich mir Aber auf so schon. einer Saal, sag mal, ist aber ohne Frechheit. Ja, ist ja auch klar, ist deine Sendung, was suche ich in der Nee, Sendung? aber trotzdem, ich versuche ja hier so eloquent so eine Bilderpracht mit Worten herzustellen. Barthaar, Naja, natürlich. aber sag doch mal, das ist jetzt mal nicht das Allerschlechteste, oder? Eine Arbeitszimmerbeschreibung, die so eine Art Barthaarteppich beinhaltet. Hast du sowas schon mal woanders gelesen? Hat dir sowas schon mal jemand anders erzählt? Würdest du so einen Schwachsinn jemand anders zutrauen? Nee. Zutrauen? Welche Schwachsinn jetzt zutrauen? So Naja, zum dass Kochen jemand oder darauf, irgendwie, dass da Barthaare in dass deinem jemand Arbeitszimmer liegen? kombinieren kann, verschmutztes Arbeitszimmer, Barthaarteppich. Dass man das überhaupt gedankenmäßig zusammenkriegt. Das ist ja so schlimm. Bin ich im Grunde stolz drauf. Hast du nicht Parkett im Zimmer, im Arbeitszimmer? Nee, dealen. Ja, dealen. Parkett ist ja wohl anders, stimmt. Dealen. Von einem total tollen Dealer. Aua. So, Oh, nicht okay. schlecht. Da, Naja, aber damit würde das hast du jetzt dich aber jemand. jetzt entlarvt, von wegen Wieso Teppich und denn? Barthaare. Wenn da irgendwie dealen, Mann. Was? Wie Bereite verstehe dich ich doch mal nicht? ordentlich Na, vor. über den dealenden Barthaarteppich, der Ach so, ein jetzt da Teppich weg aus ist. Ba I. Aus Pfui. Barfahren, meine ich. Naja, der also so einen teppichösen Eindruck Jetzt gemacht hat. verstehe ich das Bild. Nach 10 Minuten. Ist ja Oh. eklig. Sag mal, hast du das jetzt auch erst verstanden, das Bild? Ja, habe ich. Ja, Mensch, seid ihr alle lahm. Irgendwie habe ich auch die falsche Hörerschaft. Vielleicht sollte ich doch eher Das ist alles ein Deal. Ja, zu ich wollte gerade sagen, Arte-Radio ich so. wechseln. Der hat's verstanden, ja? Nee, auch nicht. Tja, na, das ist mal, ich rufe hier in den Vielleicht Wald hat er und jetzt aber schalte auch, aber Moment, nicht vielleicht hat er auch zurück. Schichtende und hört oben nochmal Zum zwischen Beispiel Tür und Angel zu. wird mir auch immer gestellt, dass ich schlechte Laune hätte. Gerade in Sendungen, in denen ich irgendwie total aufgedreht und gutläunig bin. Ich muss mal Mikro. Das ist halt, ja. Ja, na wie auch andere Leute denken, dass ich dich hasse. Stimmt, aber das hast du mir erzählt, was ich mir jetzt auch überhaupt gar nicht vorstellen konnte. Aber das gut, jetzt sind ja deine Hippler-Hoppler, oder? Frag doch mal deine Hörer. Wer wen hasst? Ich habe auch. Oh, das ist eine Ecke. Oh, ist das ein Handy? Komm, bleib hier, wir wollen mithören. Du mach doch, sag doch ruhig. Ich hab Feierabend. Wer ruft denn an? Oh, jetzt scheiße. Das wäre jetzt so interessant gewesen. Ach, ist das ein Ärger. Na, die Sendung ist ja schon wieder, die ist ja praktisch schon wieder am Arsch. Die können wir ja, wie sagt, wie heißt es jetzt immer, in die Tonne treten. Oh, auch ein schrecklicher Ausdruck. Die Sendung können wir in die Tonne treten. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Warum waren das jetzt nur links? Halt bei euch auch links nur? Mann, Kinder, hier sieht man überhaupt nicht mehr durch. Ich sehe, muss ich gleich mal nochmal. Oh, auch links. Oh. Vielleicht weiß der Kollege Langenfeld Bescheid, aber der telefoniert ja gerade. Das war alles, war bei dir auch nur links? Hör mal hin, hör mal hin, hör mal hin. Sprechfunk? Postkutsche. Oh, ich wär verrückt. Mit das ist auf den Ohren nur links. Aber kann man ja den Hörer mal als Kontrollinstanz. Hallo, Hörer. Ja, fuck you, du Hure. Oh Mensch, jetzt hör doch mal auf. Hallo? Nee, hallo? Man, jetzt ist mal ein technischer Rat gefragt. Hallo? Hast du Radio an? Hast du ein Radio an? Ich hab Radio an. Warte, ich hab aus. Jetzt mach mal Radio an. Achso. Und jetzt hör mal. Vom Kutti-Chor. Jetzt darf man, darum geht's jetzt nicht. Jetzt hör mal hin hier. Jetzt erstmal technische Sachen. Jetzt hör mal, hörst du? Ja, ja, ich höre. Hast du Radio an? Ja, ja. Und jetzt hör mal, wo das herkommt. Ob das nur links ist. Yes, that is the sound created by... Und? Das ist nur links. Ist nur links, oder? Ja. Total linkslastig. Die Regierung tritt zurück und die Trailer sind linkslastig. Ist das schrecklich? Ja. Na, da können wir jetzt ja nichts machen. Ach so, du bist vom Chor, aber jetzt ich muss hier erstmal irgendwie zur Rekonvaleszenz kurz eine Musik spielen. Du kannst ja danach... Was? Was sagst du zu den Liedern? Spielst du jetzt nochmal? Nee, die nicht. Na, welche? Original die oder was? Nee, ich meine die wir gesungen haben. Steht da bei dir im Board drinne? Spitze. Ja, na, die hab ich jetzt praktisch noch nicht rausgeholt aus dem Board. Na, soll ich sie mal kurz vorstellen hier? ich hab kurz mal reingehört. Die klang schon ein bisschen schrecklich, kann man sagen, oder? Na, sag mal an, Mann. Ja, mach mal, Jens. Na, oder warte mal, mach mal. Nee, behalt, bist du noch da? Ich bin noch da. Ja, dann bereite dich mal lieber auf eine umfassende Berichterstattung quasi nach der ersten Musik vor, okay? Gut. Kriegst du das auf die Reihe? Aber sicher doch. Gut, na dann bis gleich, ja? Bis gleich. So, und jetzt machen wir hier nochmal ordentlichen Trailer und dann geht's los. Ah. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Maybe the size and soul was So, die Melvins waren nett. Schon total lässig, oder? Schön Quatschmacher-Band, du. Sollte man ja nicht denken, dass bei denen Kurt Cobain mal die Verstärker getragen hat und Roadie war. So, so, sag mal, jetzt hier, irgendwie ist ja wieder hier voll praktisch ja kein Alarm. Max ist noch drinne. Kinder, wir müssen doch hier rumtelefonieren. Nein, wir müssen wohl nicht. Wir machen, sag mal, wollen wir letzte Sendung mal wieder eine Musiksendung machen? Frag ich gleich mal rum. Ansonsten wäre das hier die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, zum Thema der Sendung kommen wir gleich. Jetzt haben wir erstmal hier, das hat mich ja erstaunt. Ich hab's ja hier bei mir im Chat, kuttner.de im Forum, also im Forum, nicht im Chat, im Forum, mitgekriegt, letzten Samstag, ihr wart zu 17, oder? Aber, ja klar. Naja, ja klar, ja klar, so eigentlich selbstverständlich Kuttner. Ist es ja nicht. Ja? Kuttner, eigentlich waren wir zu 18, aber der Ene war nicht so ganz, der hat ja nicht mitgesungen und so hat alles. Oh. Also der hat auch dann die Ene bloß verfolgt und dann wollte er zum Schluss mit der Händchen halten, also so ein 40-Jähriger mit der 14-Jährigen. Ach so, oh. Also, Mensch, da muss ich ja gleich, das ist ja praktisch wieder ein Fall für Conny Fröbes. Ja, also und sagt dir jetzt nichts, oder? Sagt ihr das jetzt? Also die anderen haben schon alle gesagt und ich natürlich auch, dass das ein Psycho ist und naja. Da muss ich also ja gleich der mal hat überhaupt nicht mitgesungen und dann, was will er denn beim Chor, wa? Ja, richtig. Richtig. Also, sag mal, und dann erzähl doch mal, jetzt habt ihr euch an der Weltzeituhr getroffen. Genau, und dann? Na, und dann haben wir da langsam angefangen. Natürlich habt ihr da gesungen? Habt ihr an der Weltzeituhr gesungen? Ja, man, der Weltzeituhr gesungen. Da waren ja unter ein paar, wie heißt das? Sind ein paar andere Musiker, so richtig mit Trommeln und so alles, die haben da schon gesungen und dann haben sie mit uns Begleitung gemacht. Echt? Also die richtige Kuttner-Band. Oh, das ist ja spitze. Und dann habt ihr praktisch mit dem Alex gesungen. Ja, sozusagen, aber natürlich hatten nur sau wenig die Texte bei. Oh. Und dann sind wir natürlich so rumgerannt und dann sind wir natürlich zu MediaPoint, ist direkt am Alex, habe ich gesagt, dass wir Werbung machen und so. Ja. Und dann auf jeden Fall habe ich jetzt gemacht, MediaPoint am Alex, direkt unter dem Alex ist so ein Internetcafé. Ja. Naja, und da waren wir dann eben da, haben die Texte rausgesucht, durften nur kostenlos ausdrucken. Ach, spitze. Und dann hat jeder einen Text gehabt? Und dann habt ihr naja, wir haben uns die dann so geteilt. Und dann habt ihr an der Weltzeituhr gestanden und niemand mag mich, drum stehe ich hier allein. Ja, genau. Echt? Genau. Ach, super. Gibt's denn eigentlich einen Chorleiter? Naja, das waren eigentlich alle so, waren alle total demokratischer Chor. Ja, klar. Ja, aber so funktioniert das nicht. Ein Chor ist doch total autoritär. Chor ja, ich habe ein bisschen natürlich Verantwortung übernommen. Ist und wie Armee, so. Aber einer, der dirigiert und der so die Einsätze hebt und der sagt, jetzt mal ganz leise und jetzt mal ganz laut. Das war er nicht. Nee, ach, das nicht. Wir haben ach so. Sind alle gemeinsam. Ja. Alle. Naja, das ist ja der Sinn vom Chor. Wobei, ich habe heute noch mal, um jetzt quasi zur Schule, ihr habt euch aber schon wieder verabredet, stimmt das? Wir haben uns schon wieder verabredet, genau. Toll. Naja. Jetzt wieder am Samstag oder was? Genau. Und da wird dann aber auch gesungen, hoffentlich. Da wird wieder gesungen. Spitze. Na, das ist ja. Ja? Na, kannst du noch einen reinstellen hier vom Kutti-Chor? Na, ich weiß ja nicht, wer hier vom Chor ist. Na, frag doch mal ein bisschen drin, die sollten eigentlich alle anrufen. Naja, ich frag. Wieso denn bitte? Jetzt drückt der. Nee, der Langfeld drückt mir jetzt 10 Euro, weil da sich aufhöre zu reden oder was? In die Hand? Was soll denn? Ach, nimm an und dann quatsch weiter. Warte mal, kleinen Moment. Ja, nimm an und quatsch weiter. Hast recht, ich nehm's an und quatsch weiter. Hat das irgendeinen Grund? Ja. Was für ein Grund denn? Echt? War das nicht 50? Tschüss, komm mit nach Hause. Oh, Scheiße. So, mal, hallo, bist du denn? Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Da ist keiner. Naja, aber da hätte eigentlich einer sein. Hallo, wer ist denn da? Ja, das war jetzt praktisch auch keiner vom Chor. Hallo? Hi, hier ist Anja. Hallo Anja, du bist auch vom Chor, oder? Anja war dabei. Ja, ich war dabei. Super. Ja. Sag mal, wie lange habt ihr denn da gesungen? Bis 17 Uhr, 18 Uhr. Ihr habt's Geld? 18:30 ungefähr. Jetzt aber zwei Grundfragen. Ihr habt's Beschwerden oder ihr habt's Geld? Oder B? Gar nichts. Wir haben ja gebettelt. Ihr habt gebettelt? Ja. Aber hat keiner was gezahlt? Nee. Waren alle zu geizig. Ja. Schrecklich. Sag mal, und jetzt geht's am nächsten Samstag weiter. Genau. Theoretisch schon. Jetzt muss ich ja nochmal nachfragen. Welche Songs sind denn jetzt gerade im En Vogue? Jetzt ist natürlich Sandra, oder? Also es waren das Ofenlied. Ofenlied. Lonely Skinner Song, ja? Die Mauer, Bummi. Mauer, Spitze. Bummi konnte keiner oder kaum jemand. Echt also, nicht? Ich hatte den Text nicht. Ach so, soll ich das nachher nochmal spielen? Ja, das musst du nochmal machen. Wenn ich das mithabe überhaupt. Oh, dann muss ich jetzt mal... Und dann war auch noch, glaube ich, irgendein anderes Lied. Grenz Company. Ja, genau, Grenzer Company. Na. Ach, das passt doch aber heute. 50 Jahre Bundeswehr, oder? Oh ja. Ich meine, ja, ist ja jetzt nicht direkt Bundeswehr, aber Bundeswehr, aber immerhin. Ja, ja. Ist ja, gibt schlimmere Traditionslinien der Bundeswehr, oder? Ja, nicht. Ich sag mal, scheiße. Oh, soll ich mal was sagen? Ich hab weder, halt, redet mal weiter. Oh Gott. Hi Max, wie geht's dir? Mir ist gut. Mensch, wir müssen was sagen. Na, bist Samstag wieder dabei? Ja, wenn du mir Geld gibst, dann auf jeden. Meine Mama ist arbeiten, von daher denke ich mal schon, dass das klappt. Ach, hast du ja vorhin schon bei ICQ geschrieben, oder? Ja, genau, habe ich. Kinder, soll ich mal was sagen? Ich habe weder das Mauerlied mit noch den, Mauerlied halt mit, aber Sandra habe ich nicht mit. Wobei, da habe ich eine Coverversion, habe ich mit, die jemand geschickt hat. Und, Bummilied halt auch nicht dabei. Oh, weia. Oh, das ist bitter, oder? Oh Gott. Das mach mal, naja. Müssen wir nochmal üben. Das spiele ich nächste Woche. Sag mal, jetzt müssen wir... Ihr übt wirklich noch fleißig weiter? Ja. Wie weiter? Versprochen. Wann kann man eigentlich in eine Sendung kommen? Ja. Habe ich gerade überlegt. Wahrscheinlich werdet ihr ja ganz praktisch. Ich überlege gerade, ob ich nicht die letzte Sendung wieder mal eine reine Musiksendung machen sollte. Und da würdet ihr praktisch total prima reinpassen. Also wann ist denn die letzte Sendung? 5. Juli. 5. Juli. Also quasi in 4 Wochen. Ah nee, könntet ihr in der Woche vorher hin? Weil ja, ihr da ich musste arbeiten an dem Tag nachts. Ja, und ich bin da auch nicht da. Vielleicht am 28. 1, 2, 3, 4. Und da sind viele bestimmt auch in der Ferien, dann können sie Kuttner nicht hören, das wäre doch schade, oder? Also 28. ist gerade eine Woche Ferien und da werden die meisten dann da zu Hause hin. Meint der 28.? Ja, doch, doch. Ja, klar. Oh, oh, oh, wir sind doch alle ganz lieb, bis auf der Psyche, aber sonst sind wir alle. Ja, wobei wir können jetzt irgendwie, sagen wir mal, erste halbe Stunde von 10 bis halb 11. 28. Ach, du kannst nur nach Hause gehen, dann moderieren wir 3 Stunden. Ja, ja, spitze. Naja, ich merke mir das mal vor, 28. 5. wäre mir ja echt lieber. Ich habe übrigens alle Namen offiziell. Sag halt mal, 5. Juli funktioniert nicht, meint er. 5. Juli nicht? Nee, 5. Juli nicht. Nee, 5. Juli, da bin ich nicht da. Ich muss arbeiten. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich da bin. Ah, kann ein bisschen dauern, können schon mal weiterquatschen hier. Ja. Mach mal, 28. Juni. Echt? Ja. Guck mal, weil sonst hört wirklich keine Sau die Sendung und ich meine, es wäre doch... Was heißt denn, keine Sau hört die Sendung? Guck mal, die sind alle in der Ferien. Wenn sie irgendwo in Spanien oder so sind, ja, dann können sie die Sendung nicht hören, das wäre doch schade. Oh ja. Stimmt? Ja. Komm. Weil sie sollen die nach Spanien, ist mir doch egal. Ja, die sind ja auch alle doof, aber die Doofen müssen ja auch zuhören. Ah. Naja, wir fassen mal den 28. ins Auge. Soll ich dir da mal die Liste rüberschicken, die Namensliste? Naja, das können wir ja dann machen. Wenn ihr erstmal müsst ihr ja noch üben und mal kicken, wen es überhaupt gibt, am 28. Mich gibt's noch und Max gibt's auch noch. Und naja, genau. Das ist das schon mal was wert. Und Max und Maxi und wie sind die alle heißen bestimmt auch noch. Ja, hoffentlich. Ah. Ja, aber ich meine, ich habe ja mal kurz drin gehört. Ihr habt ja die Links ins Forum gestellt irgendwo, wa? Ja, haben wir drin gestellt. Hm? Soll ich mal was sagen? Das klang grausam! Klang ja auch grausam. Ach, aber ich meine, andererseits ist ein Anfang. Ja, wir haben mit einem MP3-Play aufgenommen, da hört sich das immer schlecht an. Ey, ich muss mal sagen, ich meinte jetzt nicht... Ich meinte nicht die technische Qualität mit grausam. Ihr versteht schon, was ich meine. Ja. Das war die erste Probe eben. Richtig. Wir müssen uns erstmal alle drauf einstellen. War die erste Probe? Und von daher habe ich heute noch ein bisschen Chormusik mitgebracht. Genau. Dass man sich mal so Beispiel nehmen kann. Oder? Ja. Genau. Ach so, Bummi-Lied habe ich doch dabei. Oh, den kann ich spielen. Glück hier. Jetzt so gleich? Ich wollte ja erstmal noch eine Musik für den 40-jährigen Verfolger spielen. Ach Gott, na, der war ja ein bisschen, oh Gott. Ach, hat er dich verfolgt? Ja. Nein, mich hat er nicht, der hat... Nee, der Maxi hat er verfolgt. Und das war, oh Gott, wir dachten alle, das ist okay. Eieiei. Dann haben wir den so ein bisschen verarscht und dann, na, zum Schluss wollte er dann mit ihr Händchen halten und... Max hat aber, du hattest Mitleid mit ihm, weil du hast ja gesagt, na komm dran, komm, kannst bei den anderen Texten gucken und... Naja, am Anfang noch. Da ich dann noch nie wusste, dass er verfolgt. Ah. Sag mal, und jetzt? Ja. Jetzt muss ich aber mal ernsthaft nachfragen. Ihr probt jetzt ernsthaft weiter? Ja. Ihr seid ganz sicher? Ich hoffe, wir können. Und Max denke ich auch und noch einige andere. Quasi immer Samstag an der Weltzeituhr, oder wie? Naja. Ja, und können aber auch noch andere dazukommen. Wir wollen das mal jetzt nicht so exklusiv machen. Leute, wie viel passen denn drin in den Studios da? Ja, weiß ich auch nicht. Naja, das kriegen wir dann schon hin. Dann, wenn nicht, müssen wir losen. Und wenn jede Woche andere kommen, dann wird es ja auch kein richtiger Chor, wa? Wenn wir bis ja, eigentlich würde ich sagen, immer die gleichen jetzt. Ja. Also, wenn letzte Woche nicht dabei war, Pech gehabt. Also, vielleicht. Ja, aber vielleicht. Liste, Max, und denn? Ja, vielleicht könnten aber doch noch welche dazukommen, die das vielleicht so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen musikalisch gestalten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, genau. Wenn sie eine Trommel oder Gitarre oder so haben, dann können sie ja noch kommen. Ja, oder aber vielleicht noch ein Chorleiter. Ich würde mal sagen, wir hören quasi, jetzt kommt ja gleich ein Fritz-Kurz-Info. Da kommt vorher erstmal Verfolgermusik. Hm? Und dann nach dem Fritz-Kurz-Info. Ja. Da reden wir nochmal kurz organisatorisch weiter. Und dann muss die Sendung hier aber auch anfangen, weil ja andere Leute auch noch zu Worte kommen wollen. Ach, unmittelbar nach dem Fritz-Kurz-Info würden wir uns da mal eine schöne Chormusik. Die könnt ihr mal auch mitschneiden oder genau hinhören. Da kann man was lernen. Ja. Das sind Rostkehlchen, die quasi Feeling B covern. Wir wollen im Artig sein. Das ist Feeling B, quasi Punk. Lied, was man da singen könnte, habe ich auf deiner Webseite gefunden, ein bisschen Frieden. Ein bisschen Frieden kann man singen. Man könnte auch nochmal singen, die Bonbonfabrik. Das kenne ich gar nicht. Das kennst du nicht? Boah, das kenn ich auch nicht. Kennt ihr nicht? Mann, ey, das ist aber eine der alten Hymnen des Sprechfunks. Oh. Ja, merke ich schon. Bonbon, aber so alt wie die Sendung sollte da sein. Bonbonfabrik und was war jetzt, soll ich noch spielen? Bummi? Ja, gut. Wie alt ist denn die Sendung? Frieden. Naja, ungefähr so alt wie du. Wie alt bist denn du? Ich bin 17. Naja, nee, ganz so alt, aber fast so alt. Na, wie alt? Na, sag schon, los. Naja, weißt du, 12 oder 13 Jahre? 13. Die waren, glaube ich, so alt. Die verfolgt wurden, die waren. Siehst du? Genau. Nee, die war 14. Oh, ja. So, Kinder, jetzt erstmal irgendwie Dank. Jetzt schnell mal die Verfolgermusik und dann kommt ein Fritz-Info. Okay? Gut. Okay, bis gleich. Also, es ist eigentlich Gegenteil von der Verfolgermusik. Ich hab zu Haus ein Kasperle, das ist mein Töchterlein. Spielt Cowboy, Räuber, Eisenbahn, die Püppchen lässt sie sein. Hat ein blondes Schöpfchen und ein kluges Köpfchen. Ja, das Schönste, das kommt jetzt, denn sie hat sich in den Kopf gesetzt. Ich heirate Papi, wenn ich mal groß bin, weil Cornelia, das geht nicht, ich hab doch Mami, sie ist die Beste auf der Welt. Das weiß ich. Na also. Doch was ist schon dabei? Die Mami soll ja bleiben, dann hast du eben zwei. Ich heirate Papi, wenn weil dir dein Papi so gefällt. Ja, weil mir mein Papi, na Papi so gefällt. Dann hat es Papi gut bei mir, dann bin ich lieb und nett und bringe Papi morgen schon Frühstück an das Bett. Hm. Papi, sei mal ehrlich, bin dir unentbehrlich, denn ich finde, Gott sei Dank, alle Kragenknöpfchen unterm Schrank. Ich heirate Papi, wenn ich mal groß bin, weil mir mein Papi, ja Papi, so Cornelia, das geht nicht, ich hab doch Mami, sie ist die Beste auf der Welt. Das weiß ich. Na also. Doch was ist schon dabei? Die Mami soll ja bleiben, dann hast du eben zwei. Ich heirate Papi, wenn mal groß bin, weil dir dein Papi so gefällt. Ja,

denn nur so hat man uns gerne. Jeder lebt sein Leben ganz allein und abends fallen die Sterne. Wir wollen immer artig sein, denn nur so hat man uns gerne. Jeder lebt sein Leben ganz allein und abends fallen die Sterne. Du, du, du, du. Kirchen singen Feeling B a cappella war das. Da hört man, was so ein Chor leisten kann. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Anja, Max, ihr habt hingehört, hoffentlich. Ja, klar. Na, da hängt die Latte hoch, oder? Die waren in Hollywood. Sicher? Ja, nicht ganz. Naja, nicht ganz, oder? Sagen wir mal so, diese Binnendifferenzierung. 99% der sind wir genauso gut. Die habt ihr wahrscheinlich. Ein bisschen üben müsst ihr noch. Naja, das war das erste Mal. Aber sind ja noch 3 oder 4 Wochen. Na eben. Naja. Ich habe heute extra jede Menge Chormusik eingeladen. Ey, geil. Und ihr passt hoffentlich mit alle Mittelstädten. Auf wie Sau, möchte ich fast mal sagen. Natürlich. Ja, echt? Ja, wirklich. Ja? Ja. Ja? Ja. Echt? Ich höre. Genau, wirklich? Ja. Der nächste Song ist auch gleich wieder. Ein wichtiger, ein toller Chorsong. Ja, gut, dann spielen wir unsere Lieder. Wenigstens nicht in der Lonely Skillet. Ja. Hab ich nicht hier. Kann ich leider nicht spielen. Nee, mach ich nächste Woche, okay? Ach komm, Kuttner. Ey, doch, den lassen nächste Woche. Naja, spiel mal kurz an. So 10 Sekunden, würde ich mal sagen. Doch, mach mal, Max. Na los. Warte. Oh. Kuttner, wie schicken wir noch von diesem Samstag hier was und das? Jetzt ist los. Warte. Lieber frag mich, warum stehe ich hier allein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag dich alleine wirklich. Seh und frag dich, wie kann das möglich sein? Seh und frag dich, wie kann das möglich sein? Super. Ja, was sagst du? Na, super. So schlecht fand ich das jetzt. Nee, wobei, man könnte ja auch so sagen, dass mal nur mal einer, am besten sagen wir zum Beispiel Anja mit Jans, niemand mag mich und dann alle, dumm stehe ich hier allein. Verstehst du, dass ja, man das so eben sich... Am besten teilen wir nächstes Mal die Frauen und die Männer und dann... So ein bisschen mal ein paar Sachen einfallen lassen. Ja. Aber sind ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich fand es nur die Hintergrundmusik. Die Trommler waren schon supi, oder? Ja. Perfekt. Ja, ja, ja. Wobei, die haben ihr gemacht, oder? Haben die sich nach euch gerichtet? Habt ihr euch nach denen gerichtet? Nee. Wenn die das haben, ein bisschen leiser, haben die gemacht. Ja, aber jetzt so, dass die irgendwie sich zu eurer Musik verhalten hätten oder ihr mit eurem Gesang zu deren Trommelei? Eher nicht. Aber fast. So. Ja, ja. Was war denn das? Afrikanische Staatsführer, sie sahen sehr dunkel aus. Nicht, also, dass es den ja, Menschen also hat. Eher Afrikaner, könnte man sagen. Genau. Der eine hat einen blonden, gefärbten Bart gehabt. Ja, ja, ist doch, genau. Naja, ist doch schön. Und dann waren da Frauen, die haben sehr komisch getanzt. Ja, na, ist doch super. Und bei Lonely Skinhead kam Skinhead an uns vorbei. Und, was hat er gesagt? Janisch, der hat so Janisch, hat er nicht kapiert, wa? Genau. Ach, toll. Alleine haben sie nämlich Angst. Naja, ja, genau. Und also Gesang ist das beste Mittel dagegen, glaube ich. Und zwar Chorgesang, ja? Kuttner, wir müssen jetzt hier nochmal alle vom Kuttner-Chor grüßen, wa? Ja, könnt ihr machen. Ansonsten war das Kevin hier, der schon früher ab und wann ist denn jetzt der nächste Treffpunkt? Ja, das ist wieder Samstag. Wieder Samstag? Aber diesmal. Mittags um 12 schon? Naja, sonst ist es ja wieder spät und dann können wir vielleicht noch länger machen. Samstag, 12 Weltzeituhr und dann würdet ihr aber wieder da singen? Ja. Naja. Toll. Kannst du mal vorbeikommen? Mann, ich habe irgendwie einen Termin, aber wenn ich es schaffe, würde ich mal vorbeischauen. Also, ja, kommst du mal vorbei? Ja, gib mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Aber wenn ich nicht komme, dann dürfte er nicht sauer sein. Wenn ich nicht kann, dann dürfte er nicht sauer sein. Was ist mit Musik? Ja, bringt doch mal einen Musiklehrer mit, dass ja vielleicht noch mal ein bisschen, dass man noch mal so ein bisschen, dass man so eine künstlerische Herausforderung noch hat. Ich kenne keinen. Nee, aber ihr habt doch Musiklehrer alle. Ich habe keinen Musik. So, sollen wir jetzt mal hier versuchen, dass man jetzt mal wieder einen Musiklehrer anruft hier? Ach, vergiss es doch, da ruft man wieder nur so eine andere Musiklehrer an. Meinst du, da rufen nur Pfeifenköpfe an? War ja auch keiner. Was? Naja, ich sag mal hier, für Musiklehrer jetzt. Alle anderen fliegen, schmeiß wieder raus. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, das wäre jetzt die Nummer für Musiklehrer. Wenn jetzt Musiklehrer da ist, der, sagen wir mal, Freizeittätigkeiten jetzt nachgehen wollte, warte, motivierte junge Sänger haben wollte, müsste die Nummer hier wählen. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. 0331 70 97 110. So. Hallo, bist du Musiklehrer? Nee. Naja, ja, das dachte ich mir doch. Ich hab da jetzt gesagt, jetzt hör mal, ausnahmsweise mal nur Musik. Hallo? Ja, ist auch keiner. Oh, ist das wieder eine Qual, wa? Hallo? Ja, oh, jetzt habe ich Anja rausgeschmissen, glaube ich. Das war aber nicht meine Absicht. Ja, kann ich nichts dafür. Hallo, bist du Musiklehrer? Nee, auch nicht. Hallo, du? Ich bin ja Sohn eines Musiklehrers. Der Sohn, ne? Und was ist mit Papi? Ja, der ist zurzeit in der Waldbühne, weil da ja heute Mark Knopfler ist. Oh, Mark Knopfler, ey, das ist ja jetzt aber echt irgendwie ein bisschen uncool. Das ist ein alter Sack, dein Vater, oder? Naja, kennst du junge Musiklehrer? Ich bitte dich. Ach so, ne, aber vielleicht kann er doch trotzdem mal am Samstag da zur Weltzeituhr gehen. Wo wohnt denn ihr? Ja, wir wohnen in Potsdam. Ach, scheiße, nee. Ich hab ihm doch davon schon erzählt. Ja, und? Ja, na, der war davon ganz begeistert. Naja, dann soll er mal am Sonnabend um 12 Uhr an der Weltzeituhr sein. Naja, dann, wie sicher ist denn das, dass da wirklich Leute... Mann, da waren letztes Mal 17 Leute, das ist mehr als bei dem Klassenstärke. Gut, 18. Wenn die 18, der eine war ein Kinderschänder. So, kann denn Vati da mal hingehen? Das werde ich ihm ausrichten. Richte ihm das aus. Wie kann dann, wer koordiniert denn die ganze Sache? Ja, ich koordiniere, das findet im Netz statt. www.kuttner.de Forum. Da ja, ist das alles. Schreibe ich da mal einen Termin rein. Und da sind doch Leute, die haben ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Oder Max, hast du deine Adresse da hinterlassen? Ja, wa? Mene steht immer im Forum drinne. Die steht im Forum drinne. Max, an Max muss man sich halten. Du, dann weiß ich Bescheid. Ja, super. Okay, ich danke dir. Ja, schön. Und aber scheuch mal deinen Alten dahin. Ja, mach ich schon. Kann ja irgendwie, die Musik kann er jetzt nicht einfach so jungen Menschen, ja, danke schön, jungen Menschen überlassen werden. Hallo, bist du Musiklehrer? Wir besorgen jetzt schnell noch Musiklehrer, oder, Max? Gut, nein, ich soll dir nochmal schnell Anja sagen, die sollst du wieder rinholen, die schreibt mir gerade. Weiß ich ohne wie. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Hallo, bist du Musiklehrer? Nee, aber ich hab 2 Jahre Klavier gemacht. Nee, das nutzt jetzt nicht, ich such gerade Musiklehrer. Hallo? Ja, ich bin's Anja, ey. Anja, ja, bleib mal schön in der Leitung. Ja. So, hallo, wer ist denn da? Das ist kein Musiklehrer. Hallo? Ja, guten Tag. Ja, wer bist denn du? Du bist ja auch kein Musiklehrer. Das war viel zu jung. Hallo? Ja, hallo, hier ist die Katrin. Katrin, bist du Musiklehrerin? Bin ich nicht, aber ich bin eine Frau im reifen Alter. Eine Frau, naja, aber reifes Alter alleine reicht nicht. Wir suchen da jetzt da nicht Omas. Wir suchen Musiklehrer. Das reicht nicht. Musiklehrer gehabt, einen richtig schönen alten Musiklehrer. Aber ich will jetzt nicht über Musiklehrer reden, ich will einen Musiklehrer haben. Ich gebe hier nochmal die Nummer für Musiklehrer durch. Warte, Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Oder Chorleiter wäre super. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Oder 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder vielleicht kriegen wir da auch einen von Rauma Records, von Rostkehlchen. Ja, die scheinen mir ja recht helle zu sein, ja? Oder du machst einfach die ganzen Leitung voll nur aus dem Kutti-Shirt. Ja, Musiklehrer. Aus dem was? Hallo, aus dem Kutti-Chor. Nee, wir müssen jetzt mal hier mit der. Naja, wir müssen jetzt mal hier mit der Chorscheiße langsam zum Ende kommen. Das ist ja. Natürlich. Alle am Samstag treffen sich alle um 12 Uhr. Trefft ihr euch an der Weltzeituhr? Aber jetzt ist uns noch ein bisschen drin hier in der Sendung. War, können wir da so ein bisschen mit quatschen? Nee, jetzt schmeiß ich euch raus. Spiel wieder mal eine du schöne hast Musik. Anja gerade drin geholt. Naja, und? Kann ich doch ohne dafür. So. Seid ihr noch da? Wer ist denn da? Ja. Ach, die. Ja, hier ist nochmal Katrin. Ja, die Frau im reifen Alter, oder? Hallo, Katrin. Ja, ich bin immer noch in der Leitung. Ja. Ja, aber du. Was möchtest du denn, Katrin? Die Klärer schlafen schon. Ach, naja, kann ja sein, aber das wird doch irgendwie junge Menschen eben, die auch noch schlafende Musiklehrer aufzuwecken, verstehen. Ist meine, ist 8 Minuten vor 11. Du bist doch auch noch wach, genau. Und du bist doch auch schon in dem Alter, wo du von anderen behauptest, dass sie im gleichen Alter schon schlafen zu der Zeit. Ich fahr Auto. Oh, wieso denn das? Ja, ich bin fertig jetzt. Bist du Treckerfahrerin? Nee. Aber meine Mutti ist Traktorist, toll. Super. Dann hier uns Applaus. Ja. Naja, Kinder, dann würde ich mich mal von euch erstmal verabschieden. Gut, alles klar. Ja? Würde mal wieder noch eine schöne Chormusik spielen? Mann, da soll der Chor aufpassen. Spielen wir noch unser Lied nochmal. Das habe ich doch nicht. Habe ich doch gesagt, ja. Steht aber die alles auf der Webseite. Ach so, naja, nutzt mir ja nichts. Wenn es auf der Webseite steht, habe ich es ja hier noch nicht im Studio vor Ort. Ja, einsetzbar, abspielbar. Ich spiele nächste Woche mal was an. Ansonsten trefft ihr euch ja am Samstag. Und übt nochmal schön. Alles klar. Tschüss, Max. Darf ich noch was sagen? Ja? Also, du, letzte Woche hast du meiner Mama gratuliert, die hat aber nicht zugehört. Die war wer ist denn deine Mama? Wer ist denn jetzt? Die Cornelia, die hört mir nicht gerade zu, die ist im Nebenraum. Kannst du nochmal gratulieren? Wozu denn? Die hatte Geburtstag vor Woche und da hat sie nicht zugehört. Ah, Eltern, die nicht hören können, echt. Du musst deine Mutter mal ins Muttiheim sperren, dass sie da mal ein bisschen Manieren beigebracht kriegt. Die regt sich gerade auf ein bisschen. Wieso denn? Wieso denn, Ditte? Naja, aber Mutti, du wirst doch wohl mal zuhören können. Nein, nee, die hört ja auch eigentlich zu. Die hört ja auch gerade zu, deswegen riecht. Ah, jetzt dich wollte ich gar nicht rausschmeißen. Naja, jedenfalls Anja ist jetzt auch raus. So, nee. Mutti. Ah, nee, du bist noch da. Ich bin noch da. Ja, Mutti, herzlichen Glückwunsch. Oder? War das jetzt richtig? Ja, das war jetzt richtig. Ja? Ja. Die arbeitet um die Uhrzeit noch. Na, du hast aber nicht zugehört, Mutti. Egal wie, arbeiten ist jetzt auch bloß eine Ausrede. Nein, doch, die hat noch, wirklich, hat, immer ja, hat noch schön Spargel gestochen, die Mutti, oder was? Oh, das war fies. Meine Mama macht sich die Hände nicht schmutzig. Wieso, was macht denn die? Ist die Augenärztin? Die ach, ich bin gerade so weit, bei mir setzt eine Weitsichtigkeit ein. Soll ich dir meine Könnte Mama mal geben? Ja. Warte, ich geb dir mal meine Mama. Ja. Hier. Hallo Mama. Diese Zeit. Ja, hallo ich Mutti. Ich war vorige Woche wirklich um die Zeit. Kannst du so Hornhaut lasern? Nein, ich arbeite bei der HMI. Was ist ein HMI? Hamburg-Mannheimer Altersvorsorge. Altersvorsorge? Ja, nur Altersvorsorge. Spitze brauche ich da auch. Ja, naja, da können wir ja mal wieder ins Geschäft kommen und dringend drüber unterhalten. Naja, genau, da machen wir da mal richtig einen schönen. Dann würde ich außerdem noch eine Schiffsuntergangsversicherung abschließen wollen. Ja, zum Beispiel, damit habe ich ja nichts zu tun. Genau. Ich denn eben aus unserer Agentur. Genau. Aber das ja genau, so machen wir das. Das aber ist doch, das sehen aber ja die meisten oder viele noch nicht ein, dass sie selber vorsorgen müssen. Genau. Und sich dahin versichern müssen, dass Schiffe untergehen könnten. Ja, und U-Boote. Oh, genau. U-Boote. Ja, stürzen. Genau. Ja. Eine U-Boot-Auffahrunfallversicherung. Ja, zum Beispiel. Die braucht man zum Beispiel auch dringend. Ja, würde ich auch sagen. Aber das genau. Sind unsere Agenturen. Ja. Ja. Mensch, Cornelia, du hast Geburtstag gehabt? Ja, und ich konnte leider noch nicht, weil wir dienstags immer so lange Meeting haben. Ah. Habe ich das nicht gehört. Naja, sag mal, ihr könntet doch auch beim Meeting hören, das ist ein bisschen anregend, glaube ich. Da kommt einem, glaube ich, doch immer noch die eine oder andere Geschäftsidee. Oh, naja, gut, ich kann den Vorschlag ja mal machen. Eine Stimmbruchversicherung zum Beispiel. Stimmbruchversicherung. Das passiert doch Tag für Tag in Deutschland, dass irgendwo eine Stimme bricht. Ja, ich werde den Vorschlag mal machen. Vielleicht oder? Sind unsere Referenten denn damit genau. Einverstanden. Ja, und wenn, dann schickst du die eben zu mir. Ich würde den jetzt schon irgendwie einleuchtend beizubringen verstehen, glaube ich. Ja, ist gut, ja? Das werde ich tun. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, gleichfalls. Tschüss. So, und jetzt hier nochmal eine anständige Chormusik und dann machen wir hier straight weiter. Außer für den Fall, dass hier noch Musiklehrer anrufen wollen, dann sollen sie die Nummer wählen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der... Oder eben Chorleiter. Chorleiter. Och, Chorleiter können ja auch anrufen. Der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ah, und jetzt wieder ein großer Chor. Also eigentlich, das, was man, wie nennt, Alexandrow-Ensemble heißt, was man aber auch Chor der Roten Armee nennt. Wissen jetzt alle, ob das stimmt. Die Rote Armee gab es ja, glaube ich, nur bis 42 und danach hieß die Sowjetarmee, ist aber jetzt real. Soviet Army Chorus und Band steht hier in Englisch auf einer Platte, die in Frankreich erschienen ist und von Russen besungen wird. Eins der großen russischen Chorlieder. So. Alle Musikinteressierten, Pflicht zuhören, Chor extra Pflicht, besonders zuhören. You know. Ach toll, oder? Genau darum geht's. Von ganz leise zu ganz laut. Ganz leise. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, es steht denn hier im Forum, lese ich gerade, kuttner.de Forum. Entsteht schon ein bisschen Angst, dass heute wieder allzu viel gesungen werden könnte. Nein, heute wird hier in der Sendung nicht gesungen, da kann ich alle beruhigen. Aber es wird natürlich interessante Chormusik gespielt. Und es wird darauf hingewiesen, dass ich vielleicht irgendwie irgendwelche zweifelhaften Musiklehrer mal aus dem Arsch kommen sollen und am Samstag um 12 Uhr an der Weltzeituhr sein, um da ein 17-Köpfchen, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, immerhin motivierten Chor musikalisch zu strukturieren. Oder eben Chorleiter oder vielleicht hier so ein Rostkehlchen-Gangster, dass die mal die Herren mal aus ihrer feinen, aus dem feinen Elfenbeinturm ihrer Kunstecke herauskommen und sich dem Volk auf der Straße, in diesem Fall auf dem Platz, auf dem Alexanderplatz stellen und mit denen da Musik machen. Ansonsten, worüber wollten wir heute eigentlich reden? Hallo, wer bist denn du? Ja, Theo. Theo! Jetzt. Wir fahren nach Wutsch. Wie bitte? Ja? Ich habe eine Nummer von einem ehemaligen Lehrer, Musiklehrer und Jugendchorleiter. Aber was heißt ehemalig? Nee, ist der vielleicht deswegen, weil der so, dass sie den deswegen rausgeschmissen haben? Nein, der macht es schon noch, aber ich bin nicht mehr unter seiner Obhut. Ach so. Genau. Ja, aber vielleicht kannst du den mal motivieren. Und jetzt ist es so, der ist also sehr lustig, unter den Schülern stets beliebt und so hoch unter dem Jugendchor. Das immer, ist ja auch nicht das Schlechteste. War immer sehr beliebt und der macht auch jeden Spaß mit. Ja, na dann ruf du den doch mal an. Naja, jetzt wollte ich ja gerade fragen, jetzt kann ich theoretisch, wenn du mich mal runterstellst, die Nummer hinterlassen von diesem Lehrer. Aber kannst du das nicht machen? Ich finde, das soll sich alles selber organisieren. Ich kann da nicht das Zentrum sein. Ich kann nicht das Auge des Vulkans sein. Naja, ich weiß nicht, ob der mich noch kennt und ob... Ja, das macht nichts. Die Überraschung ist ja vielleicht größer, wenn du das probierst. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob der mich noch kennt. Also insofern ist es schon ganz schön, wenn du das machst. Da würde ich dich herzlich drum bitten. Nee, also der ist auf jeden Fall für jeden Spaß zu haben und würde das bestimmt auch gerne unterstützen. Samstag, 12 Uhr, Weltzeituhr. Ja, ju, dann ob das so spontan klappt, der ist ja nur auch schon älter, wa? Naja, das macht er nichts. Bei den jungen Menschen klappt es ja auch spontan. Wenn er halb eins da ist, ist auch noch drücken, würde ich ein Auge zudrücken, trotzdem ich ja praktisch ja nicht da bin. Genau. Wir sind ja alle nicht. Genau. Nee. Ach Theo, warum bist du denn da ausgeschieden aus dem Jugendmusikchor? Alter Sache, das war dann, ich wurde zu alt und... Stimmbruch, genau, du brauchst eine Stimmbruchversicherung. Soll ich dich mal mit der Mutti von Anja verbinden? Nee, das ist nicht so wichtig. Nee, aber du kannst mal sagen, dass man schöne Stimmbruchversicherungen bräuchte? Sowas solltet man eben, ja. Genau, weil die hört ja jetzt wahrscheinlich noch zu und dann bringt ihr das morgen ins Meeting ein. Ins firmeninterne Super. Ins firmeninterne, ich weiß jetzt nicht genau, wie das da so heißt. Früher hieß sowas ja Ideenkonferenz. Bei mir an der Schule noch. Aber da war man, nee, eben nicht Englisch, nee. Das war, als es noch keine Teams gab, sondern nur Kollektive. Als man praktisch noch mit so einem Winkelement zur Schule gegangen ist. Da hieß es Ideenkonferenz oder irgendwie so. Quasi als es noch Staatsbürgerkundeunterricht gab und Russisch Pflichtfach war. Da nannte man da auch die Warteschlange noch sozialistische Wartegemeinschaft. Nee. Das ist so, wie der im Volksmund Fernsehturm genannte Telespargel hieß. Ja. Das hat praktisch auch keiner gesagt. Ja, aber alle sagten, heißt immer im Volksmund Telespargel. Also gerade im Volksmund hieß es nicht Telespargel. Das hieß immer in der Zeitung Telespargel. Ja. Und auf der Straße haben die Leute Scheiße und Schlange gesagt. Ja. Und nicht irgendwas mit Ausscheidungsmassenversammlung und also so. Ja, das war schon eine Zeit. Genau. Ich werde das auf jeden Fall mal... Das war schon eine Zeit. Ja, aber ruf dir mal an, sag dir mal. Da hab ich auch, total hoch motiviert. Ich dachte... Schöne Idee und das macht ja bestimmt gerne, wa? Ja, und ich meine, wenn wir jetzt wirklich noch einen Schirm her brauchen, dann würde ich Tierse fragen, oder was? Ja. Weiß ich auch nicht genau. Aber dann frag ich den. Wäre doch super, oder? Vielleicht kommt ja auch niemand mag mich, drum stehe ich. Ich werde auf jeden Fall mal fragen. Genau, na frag die doch mal. Und Nummer soll ich nicht hinterlassen? Nee. Mach das, muss alles, ja, das muss alles, ich finde, das muss quasi wie der, das muss funktionieren wie Al-Qaida. Kleine Zellen, die sich selber organisieren, ohne so Zentrum. Dass selbst wenn ich jetzt gewissermaßen ausgeschaltet würde und quasi in Guantanamo säße, überall noch weitergesungen werden könnte. Verstehst du, was ich meine? Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja? Also die Struktur musst du ungefähr haben. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich wünsche dir auch einen schönen Abend und ich freue mich, ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Länge sein, dein Musiklehrer da Du kannst ihm quasi den... Na, ich will den Vergleich nicht weiter treiben. Okay, genau. Schönen Abend noch, tschüssi. Ja, tschüss. Liederbücher werden die Toilette runtergespült, wie ebenso. Ich würde aber alles bestreiten. Hallo, wer bist denn du? Einen wunderschönen guten Morgen, Osama Ben Geis. Na, das klingt doch aber wieder mal wie sächsisch in meinen Ohren. Ah, da klingelt's, da klingelt's. Ach, ist das schön. Wieder mal so eine sächsische Stimme. Wer bist denn du? Ja, kein Thema. Kein Thema? Ja, muss nicht unbedingt. Na, wieso denn? Du wirst doch jetzt irgendeinen ja, Kampfnamen haben. Kapielski, genau. Nee, Kapielski, also das kannst du eine Menge über Kapielski sagen. Aber sächseln tut er nicht. Nee, weil der nicht. Ist echt so Neuköllner Dings da. Ja, von wo rufst du denn an? Egal. Oh, sag mal, das ist jetzt aber total geheimnisvoll. Klingt ja, wie wenn es Fallujah wäre. Ja. Ja. Wir sechseln hier in Fallujah. Genau. Mann. Ja, aber warum rufst du an, wenn du nicht beim Namen genannt werden willst? Wenn man nicht Chef? Wissen... Was denn? Ah, Chef ist ein Spitzenanreder. Ich hätte mal eine kleine Bitte. Halt, warte mal, ich glaube... Warte mal, ich glaube, du bist der Erste, der mich Chef nennt in der Sendung. Ja, gut, was ich total toll finde. Wie sieht's denn aus mit so einem Kapielski hier? Den... Du meinst jetzt... Ein feiner Mensch, oder? Ja. Ja, den habe ich jetzt nicht hier. Den feinen Menschen. Da hast du dran. Tut mir total leid. Ja, aber zieh dir mal bitte wieder ins Gespräch irgendwo. Meinst du, ich sollte mal wieder spielen? Ja, gerne gehört auf jeden Fall. Außerdem, ja, mach ich. Außerdem ja, will ich ja immer mal noch mal eine Sendung mit dem machen. Mhm. Muss ich ja auch mal machen. Ich habe bloß die Telefonnummer von dem verbummelt. Und ich danke für die Durchstellung hier. Was? Ich danke für die Durchstellung, Mann. Ja, super. Ich danke dir für den Anruf. Schönen Tag noch. Okay, dir auch. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Ja, Tag. Hier ist der Philipp. Mensch, Philipp. Ja. So ist jetzt aber gleich wieder mal Zeit für eine Musik. Was machen wir denn heute? Ich finde ja, most hateable things to do, finde ich ganz gut. Die Sachen, die man total hasst, sie machen zu müssen. Na, ich hatte mal eine andere Idee. Was denn? Na, sag bloß, du willst jetzt singen, dann krieg ich ja total Ärger. Nee. Dann bin ich aber ruhig. Letzte Woche hat doch irgendwie angerufen hier mit einzeller.dk. Ach so. Warst du da mal drauf? Nee, war ich wieder nicht. Oh, das ist voll cool, das müsst ihr unbedingt mal anhören. Ach so, warum denn? Na, ist irgendwie so wie so einen verarschen, so im Radio oder so. Ach so, echt? Also muss ich wirklich unbedingt anhören, das ist voll ja, geil. Ja, das muss ich mir merken, aber das bin ich doch nicht hoffentlich nicht, der da verarscht Nein, wird. Nein, irgendwie, ja, keine Ahnung. Gut. Muss ich mal anhören. Aber ich habe noch was hier wegen den Musiklehrern und so, ne? Ja. Also ihr könnt mal meine hier Musiklehrer fragen, weil die ist eigentlich ganz nett und so. Und ich frage, Parteiauftrag, die soll am Samstag 12 Uhr an der Weltzeituhr sein. Ja, ich habe mir jetzt schon aufgeschrieben. Ja? Spitze! Ach, ja, das ist doch toll. Sagen, ansonsten, die Kommunikation funktioniert über kuttner.de und dann oben auf Forum klicken. Gut. Da ist irgendwie alles, da sind die Texte und alles Mögliche ist da. Gut. Ja? Super, danke ich dir für den Anruf. Und macht es mit der Musiklehrerin, macht es. Ja, und wenn dann da eine Musiklehrer-Schwemme ist, das kriegt man schon hin, dann muss der eine oder andere Musiklehrer eben mitsingen, kann ich ohne nicht dafür. Ja. Ja? Okay, super, vielen Dank für den Anruf. Gut, dann. Tschüss. Ciao. So, dann würde ich mal sagen, spielen wir wieder eine schöne Chormusik, quasi, weil er vorhin sagte, die Trommler da im Hintergrund, die waren tendenziell, hatten die sowas Afrikanistisches, schwarze Häftlingsarbeitssongs aus texanischen Knästen, aufgenommen in den frühen 60er Jahren, Wake Up, Dead Man heißt die CD, Black Convict Work Songs from Texas Prisons, und da ist natürlich auch eine Art und Weise zu singen, wird da zelebriert, die erstens sowieso total lässig und cool ist, sich super anhört und von der man auch überlegen könnte, wenn man jetzt selber in einem Chor singt, ob man nicht möglicherweise auch so singen könnte. Der Song, den wir jetzt hören, wie heißt der? I'm in the bottom von Black Convict Work Songs from Texas Prisons aus den frühen 60er hier zu hören. Scheiße, da war der Anfang, glaube ich, nicht ganz präzise. Jetzt ist er sicher gleich richtig. So, jetzt geht's los. Oh, I'm standing there.

sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Schon jetzt weiter hier. Unterfilm ist ja praktisch die Chordrohung, die im Hintergrund steht, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Wir werden heute hier auch in der Sendung nicht singen, sondern das eigentliche Thema ist die Frage, welche Sachen, die ihr so tun müsst, hasst ihr am allermeisten, sie zu tun? Das ist hier die Telefonnummer, wenn ihr hassenswerte zu tun Sachen wisst, ist gleichzeitig, von daher sind wieder ein bisschen überkodiert, gleichzeitig die Telefonnummer für Musiklehrerbewerbungen, Chorleiterbewerbungen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Kinder, ich muss ja außerdem heute noch so viel Musik spielen. Ich habe immerhin noch 3 Songs zugeschickt gekriegt, von denen der 2 quasi erfüllte, erledigte Hausaufgaben sind. Das ist ja sowieso irgendwie schmählich. Schande, Schande, Schande über den gemeinen Hörer. Viel zu wenig Hausaufgaben trudeln hier ein. Wenn man da nicht richtig junge Menschen verpflichtet, Hausaufgaben zu machen, dann macht die natürlich keiner. Wenn man denkt, ah Mann, ey, ist doch Wahlfreiheit, die sind ja quasi nur fakultativ obligatorisch. Ja, aber auch fakultativ obligatorisch heißt obligatorisch. Man kann sich nur aussuchen, was man macht, aber machen muss man's. Aber da liegt dann bei euch offensichtlich die Betonung auf fakultativ. So ist es aber nicht, vielleicht fakultativ obligatorisch, aber obligatorisch. Insofern hat quasi Geek-Faktor, hat Kimia Dawson übersetzt, also im Hintergrund spielen lassen und übersetzt. Und Martin hat einen Violent Thumbs-Song auch im Hintergrund spielen lassen und übersetzt. Und dann gab's noch von BGO oder BGO oder wie immer die heißen, ein zwei-Mann-starke Duo aus der Lausitz. Die haben den Lonely Skinhead Song gecovert. Die Songs werden wir jetzt zum Verlauf der nächsten halben Stunde, 40 Minuten hier hören. Ansonsten würde ich ganz gerne aber eben auch, ist ein bisschen übertrieben. Ich bin verpflichtet dazu und verdiene damit, ich bin nicht mehr jung und brauche das Geld, genau dasselbe mit euch reden. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Luther. Luther? Luther. Luther, jetzt gib nicht so an. Wie viele Thesen waren's denn? Ja, keine Ahnung. Naja, siehst du, also wenn du nicht mal weißt, wie viele Thesen er da angenagelt hat, dann sollst du dich aber nicht Luther nennen. Ich kann mir den Namen auch nicht selber geben, der wird mir unterschoben. Was? Von wem denn? Von dem, der auch keine Ahnung hat. Der hat mich auch mal so genannt. Lass sein, schmeiß es weg. Genau. Ja, nenn dich irgendwie nach irgendwas Ahnungslosem. Was Ahnungslosem? Ja, nenn dich Verona Feldbusch. Genau, Feldbusch. Oder? Nenn dich Feldbusch. Luther ist echt eine zu große Herausforderung, glaub mir. Naja, wird so sein, wenn du sagst, Kunde. Du warst immerhin ein großer Reformator. Na ja, klar. Es gibt 2 große deutsche Reformatoren, Gerhard Schröder und Martin Luther. Wobei, ich glaube, Luther war glücklicher. Ja, ich glaube auch. Und in gewisser Weise erfolgreicher, muss man auch sagen. Das wird schon stimmen, ja. Ja, naja, aber jetzt haben wir ja bald Angela Merkel. Und die war aber in der FDJ. Naja. Das spricht für sie, finde ich. Naja, weil sie drüber freut, ne? Na, ich war auch in der FDJ. Insofern ja, hat die quasi meine Stimme. Schröder war nicht in der FDJ, den habe ich nicht gewählt. Aber Angela Merkel war in der FDJ, die werde ich, glaube ich, wählen. Naja, die war, glaube ich, sogar Sekretärin für Agitation und Propaganda. Was mir immer verwehrt blieb, habe ich nicht geschafft. Scheiße, oder? Ja, natürlich. Ja, aber andererseits ist die jetzt Bundeskanzler bald und habe ich auch nicht geschafft. Naja. Aber schaffe ich vielleicht noch. Ja, ich meine, wer hätte sich vorstellen können, dass jemand, dass ein FDJler Bundeskanzler wird. Insofern, warum sollten die auch noch Bundeskanzler werden? Naja, gut. Was willst du denn nochmal werden, wenn du groß bist? Wenn ich groß bin? Ja, wie groß bist du denn? 1,80. Boah, was bist du denn? Mit 1,80 ist man doch so groß, dass man schon was sein sollte. Und, was bist du? Ja, noch. Arbeitslos bin ich. Naja, genau, na super. Hast du dir das vorgestellt, als du 6 warst? Nee. Oh, wenn ich erstmal erwachsen bin, wenn ich 18 bin, wenn ich praktisch einen Personalausweis habe und wählen gehen kann, dann will ich aber arbeitsloser sein? Naja, was hast du gedacht? Du hast Hirnchirurg. Ach, 16. Ach so, 16, genau. Ich bin erst 16 und ja, und was stellst du dir vor? Rockstar, Fernsehmoderator, Hirnchirurg, irgendwie Radiomoderator. Immobilienmakler, Fondsmanager, irgendwie sowas, oder? Genau, Kunde. Genau, das denken sie. Ja, aber nichts. Arbeitslos, Spargelstechen, 1-Euro-Job. So sieht es aus. So wird es sein. Ja, und selbst der Bund ist keine Alternative mehr, trotzdem er heute 50 Jahre alt wird. Wer der keine Soldaten mehr braucht? Ach, der Bund. Und andererseits, die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, wer will sich da abschießen lassen? Auch keine Lust, oder? Ach, das Leben ist so komplex und man muss einfach durch die Welt hin und Janisch machen, guck mal. Naja, aber ist auch nicht so einfach, Janisch machen, wa? Versuche ich ja auch immer. Aber die linkt mir nicht. Na, ich mache es, aber auch keinen Spaß drin. Also auch nicht, nee? Naja, langweilig ist es. Ja, das stimmt natürlich. Wobei, man, ja, und Flaschenklappern, war Langeweile und Flaschenklappern. Ja, natürlich. Mann, ne, aber du könntest doch schön lesen. Du könntest doch schön sagen, ey, jetzt fange ich mal an, sagen wir mal, die Literatur des Abendlandes durchzustudieren. Alte Testament, dann quasi Homer, Odyssee, Ilias, dann Neue Testament. Ja, die Bibel halt mal die ersten zwei Seiten, ja. Und dann hast du aber gemerkt, das war ja noch ja nicht die Bibel, sondern das war Vorwort. Ja, nee. Von der Stuttgarter Verlagsanstalt. Das ist nicht für mich. Also lesen tue ich ja auch gerne, aber nee, nicht so. Aber am liebsten irgendwie die Gebrauchsanweisung, also die Installationsanweisung für ein Computerspiel, nehme ich an, oder? Ja, Computer, ich kann mir keinen Computer leisten können. Ach so, naja, denn im Homer. Homer ist, wenn man trotzdem und liest den. Genau. Das ist was Reelles, echt? Ja. Das ist dick, dauert eine Weile und ist eigentlich auch spannend. Remy Demi ist praktisch wie ProSieben. Einer nach dem anderen wird abgestochen. Oh. Echt, das ist super. Naja. Ja, und aber eben so unerwartete Formulierungen wie die kuhäugige Hera. Ich meine, eine Frau als kuhäugig, da würde man heute eine Backpfeife. Das war damals quasi noch präzise Beschreibung und Auszeichnung. Ja, das ist so nicht schlecht, oder? Naja, das ist genau. Versuche ich ja hin und wieder bei Frauen auch. Ey, Mann, du siehst so kuhäugig aus. Scheiße. Ja. Mann, ey, das ist doch Homer. Gleich noch in den Knall gekriegt. Naja, da versucht man mal Mann zu sein und elegant. Und ja. Ja, naja, genau. Icke. Elegant wie Sau, echt und wird nichts. Ah, das Leben ist so hart und ungerecht. Stimmt. Mir glaubt es nur keiner. Wie war dein Name? Luther? Ach so, nee, wir haben dich auf Feldbusch umbenannt. Nein, genau. Du bist 16, aber da kannst du doch... Hör doch mal auf, mit den Flaschen zu klappern, sag mal. Diese wirklich alkoholische Jugend. Na ja. Echt. Also einerseits kiffen sie, dann sagst du, Mensch, sauf doch lieber. Denn saufen sie, dann denkt man, ah, oh Mann, kiff doch lieber. Die hätte nicht... Oder sind das Wasserflaschen? Nee. Nee, also Wasserflaschen nee. Sind doch zu teuer. Also. 16, gehst du noch zur Schule? Nee. Ach du Scheiße. Schule ist vorbei, keine Lehre in Aussicht, gar nicht. Ich bin Schule hast du voll in Sand gesetzt. Stimmt schon. Aber aus so einer jugendlichen Unbeschwertheit heraus. Ja, man, danach denkt und, man... Und heute könntest du deinen Arsch beißen, oder? Ja, klar. Und denkst, das bisschen Schule, das sitzt man doch wirklich eigentlich auf einer Arschbacke ab. Ja, natürlich. Oh, Mann, bist du blöde. Ja, stimmt schon. Na, oder warst du blöde? Jetzt bist du ja ein bisschen klüger. Schaden macht klug. Naja. Ja, aber so klug auch nicht mehr, oder? Kann nee, nicht genau. Mehr in Schule gehen. Eieiei, wie soll es denn weitergehen? Naja, man wisse, du bist wieder ab 16. Du kannst ja davon ausgehen, dass die mittlere Lebenserwartung für dich, sagen wir mal, ungefähr 70, 76 ist. Du hast noch 60 Jahre vor dir. Ja. Ist doch bitter, oder? Natürlich ist es bitter. Ich kann noch 60 Jahre? Ich kriege keine Rente, kann von Hartz IV oder Sozialamt leben und mehr ist Eieieiei. Mehr ist nicht. Oh, was kann man denn da machen? Nein, gar nichts kann man machen, das ist ja das Schlimme. Keine Ausbildung, gar nichts. Wohnst du jetzt noch bei deinen Eltern? Ja, muss ich ja bleiben. Und wenn ich dann kein Papa antragen, also hier, dass sie mir die Miete bezahlen, dann weiß ich nicht, kann ich mir eine Einraumwohnung nehmen und da mein Leben fristen. Eieiei, da bleib lieber bei den Eltern, da hat man wie so ein bisschen sozialen Kontakt und einen vollen Kühlschrank, oder? Ja, das stimmt schon, aber meine Mutter wird mir auch irgendwann rausschmeißen, ich meine, die verdient ja auch nicht nur für mich. Recht hat sie auch. Naja. Was machst du denn? Also, hör doch mal auf, mit den Flaschen zu klappern. Ah. Mensch, ich wäre doch völlig verrückt. Da versuche ich jetzt gerade irgendwie totale so Empathie, Mitleidsgefühle für dich zu entwickeln. Und dann klapperst du immer, wenn ich gerade dabei bin, mich so einzukitschen und total mitleidig zu werden, klapperst du mit einer Flasche. Und ich bin praktisch aus Mitleid rausgerissen und werde gleich wieder fuchtig und brülle rum, dass dann jeder sagt, Mann, ey, so kannst du doch aber jetzt nicht so mit jungen Menschen reden, die praktisch überhaupt gar keine Zukunftsaussichten haben. Ja, stimmt, kann ich nicht, will ich ja auch nicht. Aber wenn du mal mit deinen Flaschen dazwischen klapperst, wäre ich verrückt. Das tut mir auch leid, Kurt, ne? Ja, gut. Mann, was kann man denn jetzt machen mit 16? Man kann gar nichts machen, man kann nicht mal Sozialhilfe beantragen oder irgendwas. Ja. Na gut, sagen wir mal, unabhängig von der Geldscheiße. Was würdest du am liebsten machen oder was bräuchtest du am nötigsten? Was ich am nötigsten bräuchte. Abgesehen vom Geld jetzt. Wäre einfach eine Beschäftigung. Mir ist so langweilig, glaubst du ja nicht. Ja, doch, das glaube ich. Das ist total, total stulle, wenn man irgendwie definitiv nichts zu tun hat. Das keinen Grund gibt, aufzustehen und man abends nicht mal halbwegs müde ist, oder? Ja, ich sitze hier, also ich höre ja, eigentlich höre ich ja immer kurz nach so, also meist. Ja. Aber ist das nicht, ich sitze dann meist, glaube ich, weiß ich nicht, 4, 5 Uhr, dann schläfst du ein, weißt du, stehst du Mittag auf und dann, weiß ich nicht, hast du nichts. Ja. Weißt du, und ich würde gerne mal wieder früh aufstehen, zur Arbeit gehen und was machen. Weiß ich nicht, würde mich drüber freuen, richtig, aber ich weiß auch nicht. Ja. Tja. Und Geld wäre dann auch noch eine schöne Nebensache so. Ja, ja, ja. Ah ja. Man, was kann man denn, was kann, naja, nee, doch, ich überlege gerade, was kann man denn machen? Also ich meine, man geht ja auch nicht nur, bleib du mal in der Leitung, ich spiele jetzt hier nochmal kurze Musik und dann telefonieren wir danach weiter. Ja. Ja, und dann suchen wir vielleicht mal ein paar Gleichgesinnte. Da muss man muss, im Grunde muss man ja sowieso selber machen. Ja, klar. Und da muss man sich jetzt mal was überlegen. Ja, ja. Okay, bleib bei der Leitung. Alles klar. Und dann reden wir irgendwie weiter, okay? Jetzt kommt hier erst nochmal eine Musik, wieder eine Herausforderung für den Chor. Das wäre ein Song, den man, glaube ich, auch toll singen könnte. Weil echt ein Spitzensong ist, ein Song, der mich, glaube ich, über 10 Jahre lang hin durch die Sendung hier begleitet hat. Das Lied von der Bonbonfabrik. Ein Spitzensong. Satellit, dann Astra Digitalradio, Transponder 30. Fritz Info. Um 22 Uhr, 23 Uhr 34, das Wetter in der Nacht erwartet uns immer weniger Regen. Hier und da heitert es auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 5 Grad. Morgen ist es meistens heiter und trocken, nur ab und zu gibt es etwas mehr Wolken. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. In Berlin sind die Schulkosten offenbar deutlich gesunken. Laut Berliner Morgenpost kostet ein Platz an einer allgemeinbildenden Schule jetzt rund 12% weniger. Der Senat begründet es vor allem mit niedrigeren Lehrergehältern und den Kürzungen bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Bundeskanzler Schröder ist dafür, die Wehrpflicht beizubehalten. Sie sei eine bewährte Basis für die Armee. Das sagte Schröder bei einem Festakt in Berlin zum 50. Jahrestag der Bundeswehr. Den Traditionskonzern AEG droht das aus. Die schwedische Konzernmutter prüft gerade, ob sie das Hauptwerk in Nürnberg dicht macht. Das hat ein Unternehmenssprecher bestätigt. Damit sind fast 1.800 Jobs in Gefahr. Die Basketballer von Alba Berlin haben wieder das Meisterschaftsfinale verpasst. Alba verlor zu Hause gegen die Opel Skyliners Frankfurt mit 68-70. Das war die dritte Niederlage im Halbfinale. Alba ist damit ausgeschieden. Der Verkehr auf Fritz A2 Berliner Ring Richtung Magdeburg. Zunächst zwischen Netzen und Brandenburg. An der Havel gab es einen Unfall. Zwei Fahrstreifen sind blockiert, und zwar der linke und der mittlere. Ein Kleintransporter hat dort einen Anhänger und die Ladung dazu verloren. In der Gegenrichtung, also Magdeburg Richtung Berlin, zwischen Brandenburg und Netzen, auch ein Unfall. Rechter Fahrstreifen gesperrt, und hier liegen auch die Teile von dem Unfall auf der anderen Seite. Also Vorsicht bitte zwischen Brandenburg und Netzen auf der A2. Hallo, hier ist Nora. Thomas. Hier ist Nisi. Ja, hi, ich bin Jana. René. Ich wünsche mir Sido. Sylvester Star. Maroon 5. Und ein Lied von Papa Roach. Beastie Boys. Grüße das gesamte Fritz-Team. Meine Familie. Meine Freunde. Anscheinend 2 Laura. Und den Nies. Das ist so poopy. Open Box. Einfach nur anrufen, wünschen und grüßen. 0331 70 97 130. Open Box. Die Musikwunscherfüllungsradiosendung mit Grüßen. Immer Montag bis Freitag. Ab 19 Uhr und im Radio. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, jetzt schnell erstmal noch zu den Musiken, die ich hier unbedingt spielen muss, die ihr mir zugeschickt habt. Nehme ich jetzt erstmal Geek Factor, der mit Kimia Dawson seine Hausaufgabe erledigt hat, einen Kimia Dawson Song genommen hat, den übersetzt hat und die Übersetzung gewissermaßen versucht hat, so halbwegs akzeptabel einzusprechen, hier von Geek Factor, sein Kimia Dawson Übersetzungscover oder wie immer man es nennen will. This one's about Pee Wee Herman and Michael Jackson. Dieses Lied ist über Pee Wee Herman und Michael Jackson. Die Nachricht des Tages, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und der Mann im Spiegel verschwindet. Keine Lieder zu singen, keine Spiele zu spielen, nur ein großes altes Loch in meinem Herzen. Meine Helden fallen herunter. Michael und Paul sind an die Wand gekettet. Seit ich ein Kind war, mochte ich sie am allermeisten. Doch wenn sie schuldig sind, dann schneide ich die Eier ab. Meine Helden fallen herab. Die Alten sollen jung beschützen, nicht gefährden oder ausbeuten. Das ist etwas, was ich nicht genug betonen kann. Der Bibel zu sein, ist kein Grund zu sein. Having been fucked is no excuse for being fucked up. Everybody. Having been fucked is no excuse for being fucked up. Amen. And my mom said to treat me as you wish you were treated. And I know that she's sorry for the wrongs she did. Never forget. Hat es niemals, wie du dich als Kind gefühlt hast. Schaut dein kleines Selbst in die Augen. Jedes Mal, wenn du ein Kind begegnest. Die Nachricht des Tages ist, du bist eine Schande. Und der Mann im Spiegel hat nur sein Gesicht gewechselt. Keine Lieder zu singen, keine Spiele zu spielen, nur ein großes altes Loch in meinem Herzen. Meine Helden fallen herunter. Ohne eine clevere, charming Lösung von Geek Factor, der hier Kim ja Dawson übersetzt hat und das als Hausaufgabe gegriffen hat. Das gilt natürlich weiter. Wenn ihr Lust habt, irgendwie einen tollen Song, den ihr interessant findet, von dem ihr denkt, dass auch der Text wichtig sei, zu übersetzen, dann spielt ihn ein, sprecht die Übersetzung drüber, versucht euch ein bisschen an die Stimmlage des Sängers, der Sängerin zu halten und irgendwie so einen musikalischen Rhythmus aufzunehmen. Nehmt das auf und schickt es mir als MP3 an kuttner@kuttner.de, kuttner@kuttner.de. Dann würde ich es, wenn es jetzt nicht ganz, aber bisher war alles okay, dann würde ich es gerne hier in der Sendung spielen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ansonsten, wer hier nicht zu Wort kommt, dringendes Anliegen hat, kann man alles beim halbautomatischen Anrufbeantworter hinterlassen, wird da aufgenommen, zusammengeschnitten und ist dann in der nächsten Sendung zu hören. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, wie war denn dein Name nochmal? Luther. Luther. Luther. Ja. Du also hast nichts zu tun, würdest gerne was machen. Ja. Ich finde ja immer, also im Grunde müsste man sich da wahrscheinlich nur so, sagen wir mal, mit 5, 6 Leuten zusammen. Was kannst denn du? Ich würde sogar putzen, wenn es nicht anders ginge. Ja, aber kannst du was können? Also kannst du irgendwas? Naja, aber die kann. Wovon hast du so Ahnung? Autos reparieren kannst du wahrscheinlich nicht. Nee, gut. Naja, kann alles ein bisschen, aber irgendwie kann ich gar nicht richtig. Ah, aber alles tendenziell eher so körperliche Arbeit quasi. Ja. Ja. Im Grunde müsste man noch, ich sag mal, jetzt zum Beispiel der Chor ist ein schönes Beispiel dafür. Leute, die dann irgendwie Lust haben, die dann die Öffentlichkeit drängt, die Lust haben zu singen, treffen sich auf einmal und singen miteinander. Ja, das wäre doch schön, ein paar Leute zu finden. Genau. Im Grunde jetzt, sagen wir mal, Leute wie du, die quasi nichts zu tun haben oder eher arbeitslos sind und irgendwie denen die Bude auf den Kopf fällt, die denken, so kann das Leben ja nicht weitergehen, dass die sich zusammentun. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel einer nähen könnte, dann könnte man sich schon immer schicke Klamotten nähen. Ja, wäre. Und wenn ein anderer Maler wäre, dann könnte man gemeinsam bei dem die Wohnung reparieren, der eben die Klamotten genäht hat. Genau. Und wenn man jetzt noch einen Dritten hat, der immer toll Kuchen backen kann oder kochen, dann könnte man immer schön zusammen essen. Eine kleine Kommunismusgruppe, ja. Wieso denn nicht? Eine kleine Kommunismusgruppe, ja. Nee, ich meine natürlich, man denkt immer, man braucht Geld, aber wofür braucht man Geld? Nur um an Sachen ranzukommen, an die man ohne Geld nicht rankommt. Wenn jemand keine Lust hat, seine Wohnung selber anzumalen, dann braucht er Geld, um ihn zu finden, der ihm die Wohnung anmalert. Wenn er jetzt aber einen Kumpel, wenn er jetzt selber vorlesen kann und sagt, ich lese dir vor, du malst mir die Wohnung an, dann sind zwei glücklich, ohne dass Geld fließt. Ja, das wäre schon mal was, oder? Schön. Jetzt suchen wir einfach mal Leute, die praktisch tendenziell auch eher ja nichts zu tun haben und in der Situation sind wie du und vielleicht Lust hätten, mit dir für dich gegeneinander irgendwas zu machen, ohne dass Geld fließen muss. Das hier die Telefonnummer für Loser, die einen quasi 0-Euro-Job. Aber mit Spaß suchen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Genau, für alle. Aber das ist ja schrecklich an diesen 1-Euro-Jobs. Oder 1 Euro bringt ja nun wirklich irgendwie überhaupt ja nichts. Nee. Da ist doch ein 0-Euro-Job, der Spaß macht, besser als für 1 Euro Lauparken, ja, oder? Ja, dafür kann ich nicht mal einen Abend in Trinken gehen mit Nachbarn. Genau, richtig. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Der Rene. Wer? Rene. Rene. Genau. Bist du jetzt praktisch in derselben Situation wie Luther? Na, ich bin arbeitslos. Du bist arbeitslos. Fällt dir auch die Bude auf den Kopf? Ja, zur Zeit auf jeden Fall. Denkst du, man müsste mal was machen, weißt aber nicht genau was? Genau. Das ist doch super! Wo wohnst du? Genau die gleiche Situation. Wo wohnst du, Rene? In Brandenburg. Ah, das ist natürlich, wo wohnst du, Luther? Na, in Selo, also Frankfurt-Oder. Ganz woanders. Ja. Ach Gott, wie kommt ihr denn zusammen? Da können wir jetzt ja nichts machen. Okay. Jetzt müssen wir mal erstmal einen finden, der vielleicht Luther-mäßig eher in Selo. Ja. Selo wohnt ja keiner. Das stimmt irgendwie auch, wa? Ja, hat er schon recht, ja. Vielleicht so in Polen holen oder sowas. Ja. Das bringt da ja nichts. Das geht doch darum, selber machen. Ja. Verstehst du? Und jetzt einfach Leute finden, die eigentlich ohne zu tun haben, gerne was tun würden, aber nicht wissen, was zu tun, sondern immer einen brauchen, der ihn fragt, sag mal, kannst du nicht? Und dann sagt er ja, und dann sagt er, und kannst du denn aber dafür? Und dann sagt er auch ja. Verstehst du? Na, ja. Gewissermaßen ohne Geld kleine Gesellschaften bilden. So was geht nicht. Natürlich geht so weit. Man muss es nur machen, weil alle zu doof und zu faul da sitzen und denken, man braucht immer nur Geld. Ist Quatsch. Geld dirigiert die Welt. Stimmt nicht. Du lässt dich davon dirigieren, weil sie dir gesagt haben, Geld regiert die Welt. Das stimmt aber ja nicht. Du musst selber regieren. Wenn du nicht regierst, dann regiert Geld die Welt. Das ist alles dein Problem. Ja, das stimmt. Genau, weil du nicht bereit bist, die Regierungsverantwortung zu übernehmen, regiert Geld so lange. Ich geh mal im Bundestag zurück. Nee, nicht im Bundestag. Fahr nach Selo und sag, komm, wir machen eine schöne Arbeitslosenkommune. Selo. Genau. So, du bist, jetzt muss ich dich aber erstmal rausschmeißen, weil wir jetzt irgendwie, sag mal, kann denn da nicht jemand mal so Selo oder Nähe von Selo hier anrufen? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Luca, was denkst du denn, wie groß müssten so eine halbwegs funktionierende Selo- und Umkreis-Arbeitsgruppe sein? Ja, weiß ich nicht, mindestens 5 Mann, würde ich sagen. 5? So viel? Naja, ich würde sagen, man bräuchte doch wenigstens Leute, die, naja, bräuchte man doch von jedem einen, der mindestens 2 Sachen kann. Naja, ja. Mal kicken, warte mal, versuchen mal. Hallo, wer bist denn du? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Bist du praktisch eher Selo? Mach mal dein Radio aus. Bist du Selo? Bist du Seloer? Nein, ich bin kein Seloer. Bist du Selo-Umgebung? Berlin. Ah, nee, das nutzt nicht. Wir brauchen jetzt erstmal, ich muss dich gleich wieder rausmelden. Jetzt soll man nur Leute anrufen, die praktisch aus Selo oder Selo, aus der Umgebung von Selo stammen. Ich schmeiß mal jetzt nochmal alle anderen raus. Also Kinder, ihr müsst jetzt, Kinder, in einer Viertelstunde geht's weiter, aber bis dahin schmeiß ich erstmal alle raus, die hier noch drinnen sind. Und jetzt soll man nur Leute anrufen, die praktisch Selo oder Selo-Umgebung sind, nichts zu tun haben und denen nach, die aber vor Tatendurst bersten. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, hallo? Bist du Seloer? Ja, klar. Seloerin? Ja, klar. Was heißt denn ja klar? Ist nicht so klar. Naja. Ich kenne praktisch auch keinen in Selo. Wie heißt du denn? Ich bin die Gabi. Gabi? Ja. Du bist aus Selo? Ja. In welcher Straße denn in Selo? In der Mühlenstraße 23. Gibt's sie in Selo? Ich würde sagen, ja, aber. Ja? Ja. Gabi, und du bist praktisch auch arbeitslos? Naja, arbeitslos bin ich nicht, aber ich wollte ihm erstmal einen Tipp geben. Ach so, was denn für ein Tipp? Und zwar war doch eben die Frage, welcher Künstlername. Und ich finde es ziemlich... Ach so, naja, da sind wir jetzt weg, aber wir sind hier an der harten sozialen Tatsachen. Ja, da geht es jetzt nicht um die Namensoberfläche. Da komme ich ja gleich zu. Aber ich finde, wenn, dann sollte man Rumsfeldbusch sagen. Der heißt doch aber, statt Feldbusch. Ja, Rumsfeldbusch. Ach so, stimmt auch wieder. Da hätte man alles mit drin. Das ist ein so schlechtes Wortspiel, dass es fast von mir sein könnte. Ja. Ja, Gabi. Was machst du denn da in Selo? Ach, ich gehe ja noch zur Schule. Ach so. Ja. Du hättest jetzt auch kein Interesse, an der Arbeitslosenkommune teilzunehmen. Naja, ich sag mal so, ich... Oder dich vorbereiten. Wie sieht denn dein Zeugnis voraussichtlicherweise aus im Durchschnitt? Naja, auf jeden Fall so, dass ich nach Berlin studieren gehen werde. Ach echt? Ja, ja. Naja, Mann, dann kannst du jetzt hier dem Luther aber ohne helfen. Ja, eher nicht, aber ich wollte ihm mit dem Künstlernamen helfen. Ach so, ne, das ist hier gelungen. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja, tschüss. So, sag doch mal, jetzt muss man hier die Selo-Fraktion, die Arbeitslose, hallo? Ja. Wer bist denn du? Sag ich mir nicht. Was bist du? Ich habe aber eine Marktlücke. Ach so, nee, raus. Wir machen hier nicht Marktwirtschaft, sondern wir machen jetzt hier quasi geldlosen Alternativkommunismus. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Willi. Willi, von wo rufst du an? Du rufst doch nicht aus Selo an. Na klar, rufe ich aus Selo an, aus der Feldstraße. Gibt's die, Luther? Klar, ist die. Ja? Ja. Willi, wie alt bist du denn? Ich bin 16. Und, in derselben Situation wie Luther? Naja, ich weiß nicht, vielleicht nimmt meine andere, vielleicht nicht. Was? Vielleicht nimmt mich einer an oder nicht, such gerade noch. Ach so, du suchst gerade noch? Ja. Ah. Ich wollte jetzt hier gerade versuchen, mit für Luther, mit Luther quasi so eine Community zu bilden. Ach so. Ja, aber sag mal, was hast du die ganze Zeit gemacht? Natürlich. Echt? Ja. Dann ist dir nicht aufgefallen, dass ich genau das mache, was ich eben gesagt habe, dass ich das machen will? Doch, ich hab's bis mal so gesagt. Ach so. Was hast du so gesagt? Na, das, ach so. Ach so. Ja, ach so. Ja. Also du hättest jetzt nicht, wenn wir zum Beispiel mal sagen, ihr trefft euch am Samstag um 12 am Erich-Weinert-Denkmal vom Kulturhaus in Seelow. Dann wärst du nicht da. Wie? Da kann ich nicht. Wieso kannst du da nicht? Da hat meine Oma Geburtstag. Oh, ist das eine schäbige Ausrede. Echt, meine Oma hat Geburtstag, der Bus ist nicht gekommen, der Wecker hat nicht funktioniert. Das sind die übelsten Ausreden, die man sich überhaupt nur ausdenken kann. Du hättest mir gerne sagen können, du hast eine Meniskusoperation. Muss ja auch nicht stimmen, wäre ja auch gelogen. Wäre aber wahrscheinlicher, weil es so unwahrscheinlich ist, verstehst du? Ach so. Ja, naja, okay. Zack, erstmal hier Ende. Hallo, wer bist denn du? Muss ja auch nicht stimmen. Raus, gleich raus. Hallo? Ja, da. Der Junge hier klappert doch schon alleine mit den Flaschen. Da muss ich ja hier so andere betrunkene Irre. Wer bist denn du? Bist du auch aus Seelow? Nee, wo liegt denn in der Nähe? Oh, sag mal. Gleich weg, oder? Wenn der nicht mal weiß, wo Seelow in der Nähe liegt. Hallo? Servus. Servus. Ja, wie geht's dir? Darum geht's nicht. Frag mal, wie Luther geht, dem jetzt scheiße. Ja, ich kenn den ja. Das ist so ein übelster Asi, der sei. Gleich raus. Oder? Servus. Luther, das machen wir jetzt hier nicht so eine Beschimpfung. Sag mal, du hörst über Internet, oder wie? Ich? Ja. Nee, Quatsch. Warum war denn hier so eine irre Verzögerung eben drinne? Ich hab keine Ahnung. Wer bist denn du? Was? Wer bist denn du? Ah, oh, weg ist er. Hallo? Ja, einen schönen Abend. Von wo aus rufst du an? Ich rufe aus der Nähe von Seelow an. Wo denn? Wo? Aus Berlin, Nachbarort. Ah, das hilft jetzt hier nicht weiter. Hallo? Ja. Ja, wer bist denn du? Sag mal, findet man jetzt keinen Seelow an mehr? Hallo, wer bist denn du? Hallo. Ja, nicht hallo, wer bist denn du? Ich bin Julia aus Schönebeck. Das ist ja auch nicht direkt bei Seelow dran, oder? Ist egal. Naja, also halt ja, nicht. Ah, jetzt hör auf, nur weil eine Frau ist. Mann, du bist aber auch zu korrumpieren. Luther, lass dich davon nicht fertig machen. Natürlich. Hast du jetzt Lust, am Samstag nach Seelow zu fahren? Nach Seelow? Ja. Ja, wo liegt das? Bei Berlin oder was? Siehst du, zack, Gleise raus. Oh, wartet, ich so, rufe die Wandtelefonzentrale an. Ich meine, die Leitungen sind voll, sind nur keine Seelower dabei. Aha. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, Kinder, jetzt bitte mal nur anrufen von Leute, die entweder aus Seelow selbst sind oder aus der unmittelbaren Umgebung von Seelow, die am Samstag Zeit haben und die denn hier nichts zu tun haben, quasi in einer Luther-Situation, sind tendenziell eher arbeitslos, ihnen fällt die Bude auf den Kopf, und die darüber hinaus noch ein Interesse daran haben, gewissermaßen den Kommunismus in Seelow einzuführen, eine geldlose Gesellschaft, sich zusammenrotten, gemeinsam sinnvolle Sachen für sich, für andere und für die dann entstandene Zusammenrottung zu machen. Bitte jetzt mal nur Seelow anrufen. Ich schmeiß jetzt mal wieder alle anderen raus, die jetzt quasi hier nicht Seelow sind. So. Schwupp, schwupp, schwupp. So, wer jetzt Seelow ist, der kann hier anrufen. Seelow. Warte, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt das ist Telefon. Aber auch mühsam. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Sag mal, entweder sind die Seelower zu langsam oder gibt da keine. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin Thomas. Von wo aus rufst du an? Ich rufe aus dem Auto an, ich bin aber Chorleiter und Musiklehrer. Ein bisschen anachronistisch, aber vielleicht braucht er das nicht. Ach, echt? Ja. Ja. Wobei, jetzt suche ich ja gerade, bist du vielleicht der Seelower noch, außerdem? Ganz irgendwie so Eichwalde KW, die Ecke. Ach so. Meterchen, das ich meine, das hast du jetzt vielleicht hoffentlich mitgekriegt im Verlauf der Sendung. Die letzten drei Sendungen wurde ja durchgesungen, das wird heute nicht mehr gemacht. Und ja, am letzten Samstag hat sich an der Weltzeituhr auf dem Alex einen 17-köpfiger Chor zusammengetan. Ja. Und hat da gleich losgesungen. Ja. Und die bräuchten jetzt gewissermaßen eine führende Hand. Die Hand eines Musiklehrers und Chorleiters. Ja, genau, das bin ich in Personalunion. Das bist du in Personalunion. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, jetzt am folgenden Samstag um 12 Uhr an der Weltzeituhr zu sein? Ja, könnte ich, deshalb rufe ich an, ja. Und da zu versuchen, ein bisschen musikalische Struktur in den bisher, muss ich noch sagen, relativ unstrukturiert misstönenden Gesang zu bringen. Ja, mit denen mache ich schon, mit den Stimmmeldungen, mit denen. Super, super. Und vor allen Dingen eben so innere Dynamik. Laut, leise, schnell, ja, langsam, klar. Spannungsbögen, sowas. Ja, die müssen mir aus der Hand fressen, das kenne ich, ja. Ja, naja, das darfst du ihnen jetzt aber nicht sagen, dass sie die aus der Hand fressen müssen. Nee, das macht... Nee, das muss man denen ganz pädagogisch, die müssen die aus der Hand fressen, aber ja. Darf man vorher nicht sagen. Nee, das machen die ja freiwillig, nee, klar. Genau, ja? Na, dann kann ich nur sagen, Sonnabend, 16 Uhr an der Weltzeit, 12 Uhr. Ja, sonst, alles klar. Okay, super. Gut. Ansonsten, wenn du noch Texte brauchst, die stehen irgendwo bei mir auf der Seite von den Songs, die singen sollen. Ja, kann ich mal rufgehen, ansonsten könnte ich auch ein paar eigene Sachen mitbringen. Kuttner.de, nee, die müssen ja sitzen, weil ich denen gesagt habe. Verstehe, das ja. Sind seltsame Sachen, aber das werden die dir dann auch schon noch sagen. Ja, das werde ich ja dann auch hören, genau. Ja, super, wunderbar, ja, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar, ciao. Okay, tschüss. So, wo ist denn jetzt mal Kicken hier? Hallo, bist du Seloa? Nee, hört auf ihm. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Die Sabine. Hallo Sabine. Na? Ja, sag mal, du klingst aber auch so zartstimmlich, dass man nicht denkt, dass du da den Seloer Lebenskampf irgendwie überstanden haben könntest. Naja, Kutti, erstmal wollte ich dich fragen, kennst du Einzeller.de? Sag nicht Kutti, sag Chef. Habe ich vorhin schon gehört, will ich jetzt nicht nochmal hören. Einzeller.de? Ja, habe ich vorhin schon gehört. Wenn du jetzt nochmal sagst, bist du sofort draußen. Ach Mensch, Kutti. Sag's mal nochmal. Nee, dann sag ich lieber Bernd und Bill grüßen. Schwapp, raus ist er. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, hi, Kutner, hier ist Conny. Wer? Hier ist Conny aus Wismar. Mann, oh, Wismar, ey, das ist doch so arschweit weg von Selo. Ja, ich weiß. Ja, aber kriegst du ja nicht überhaupt keiner mit, dass es jetzt mal nur, eigentlich im Grunde sollte nur mal eine Viertelstunde darum gehen, dass jemand aus Selo, der Interesse hat, in Selo den Kommunismus einzuführen, hier mal anruft. Ja, dann schämst du dich jetzt nicht? Ja, merke ich. Ja, schämst du dich nicht? Wenn ich am Arsch der Welt wohne? Ja, schämst du dich nicht? Ich hab die Scham schon überwunden. Ja, ne, das ist aber nicht schön. Du solltest dich schämen. Weil ansonsten Fremdschämen ist richtig total hart. Dann schäme ich mich für dich. Schäme ich mich für dich. Und dann wird's ja ganz bitter. Aber für dich, für mich nicht. Ja, warum? Naja, weil wir jetzt mal hier den Luther irgendwie und den Kommunismus voranbringen müssen. Ja, mein Gott, der muss doch aber wachsen. Nee, der muss nicht wachsen. Der ist schon 1,80. Ja, Wismar, Tal der Ahnungslosen. Muss ich nicht sagen, da pfeift mir der Wind immer so um die Ohren, dass ich überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Ja, das war das Schöne dabei, denn ja. Ist jeder Gedanke praktisch Neuland. Sozusagen. Ja, ist klar. Ja, nee, pass auf, ich habe ja eigentlich auch überhaupt nichts von deiner Sendung jetzt. Ja, super! Das ist ja schon mal eine tolle Voraussetzung, hier anzurufen. Naja, wenigstens bin ich ehrlich, ne? Ja, stimmt. Also ich meine, ich könnte ja jetzt... Ja, aber für Ehrlichkeit kann man sie irgendwie ohne kaufen, oder? Nee, das stimmt. Man wird eigentlich immer nur mit Füßen getreten. Ja, na Ehrlichkeit ist ohne Ausrede. Ist praktisch eine Ausrede, wie meine Oma hat Geburtstag. Ist eine Ausrede? Na, ja, ist eine Ausrede für komplette Ahnungslosigkeit, für komplettes fehlendes Engagement. Aber wenigstens bin ich ehrlich. Ey, komm, ich meine, dann gib mir ein paar Stichpunkte und ich versuche... Selo, ja gut, Selo kenne ich, Seloer hören irgendwie und ja, Selo. Ja, aber wir sind gerade in den Seloer Tiefen angelangt. Bei Luther nämlich. Ja, das Leben ist hart. Ja, ich verstehe trotzdem noch nicht die Verbindung so zwischen Luther und Selo. Mann, wir haben es jetzt mit Luther zu tun. Der ist ja in einer anderen Leitung. Ach so. Ja, ach so. Ja, der ist da. Und der ist 16, arbeitslos und dem fällt die Bude auf den Kopf. Und jetzt dachte ich, jetzt wird es ja noch andere 16, 17, 18, 19, 20 erheben, die arbeitslos sind, denen die Bude auf den Kopf fällt. Und von denen dachte ich, die wollte ich dazu bringen, sich mal zusammenzutun und jetzt irgendwie zu überlegen, Mensch, dann machen wir mal Chicket. Gegenseitig. Ja gut, ich meine, solche Konglomerationen gibt's ja schon. Gesellungen, ja. Wo also, denn? Ja, aber nicht in Selo. Nee, aber... Ja, das nutzt Beispiel, ja jetzt nicht davon, dass es die in Wismar gibt, meinetwegen. Wo sich irgendwie die Küstenwindgeschädigten... Ja, immer in einer Woche treffen. Wir haben da schon unsere Notlösung gefunden, ist okay. Wie sehen die denn aus? Natürlich Grog trinken oder was? Ja gut, ich meine, ja, da kann man sich natürlich auch abkapseln. Es gibt hier natürlich auch so multikulturelle Kombinationen. Ach, doch nicht multikulturell. Das geht jetzt bloß ganz elementar darum, du nähst mir eine Hose, ich tapeziere dir die Wand. Ja, sowas gibt's doch schon. Ja, aber nicht in Seelo. Im digitalen Netz, aber ich meine, und das wird ja nun total regional. Nein, es soll jetzt nicht digital netzig sein, sondern es soll von Mensch zu Mensch Kommunikation sein, Körperwärme, ja, verstehst du? Dann würde ich mal sagen, dass man wirklich dann immer wirklich an die Haustür klopft und fragt, ja, nein, unabhängig hallo, davon, bist du auch ein unabhängig davon, dass du ehrlich bist, hast du irgendwie immer eine Antwort parat, die aber immer nichts bringt. Das ist schrecklich, oder? Ja, aber das, dabei, das der im Klo ist einfach irgendwie der scharfe, salzige Nordwind. Kann es sein? Nee, wie? Ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich auf Rand-Berlin mal gewesen. So. Ja, aber daran kann ich mich ja nicht mehr erinnern. Nee, zwei Jahre an der Küste und man hat Salzkrusten im Haar, oder? Ja, das. Man gewöhnt sich an alles. Genau. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Alright, na dann. Okay, tschüss. Ja, so, Mann, Luther, ich muss jetzt erstmal eine Musik spielen, oder? Ja, mach dafür hast du Verständnis, aber bleib mal in der Leitung. Ja, klar. Ich gebe jetzt hier nicht auf. Also, ich mache hier nochmal die klare Ansage. Wer Interesse daran hat, in Seelo eine kommunistische, selbstgenügsame, für sich wirken und schaffende Zelle von Leuten, die ansonsten aus dem gesellschaftlichen Raster rausfallen und quasi unter Geldaspekt nicht mehr gebraucht werden, zu gründen, derjenige, diejenige aus Seelo bzw. Umgebung von Seelo sollte hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, die anderen, die unbedingt denken, sie müssten jetzt was sagen, die können auch den halbautomatischen Anrufbeantworter nutzen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. Genau, und wir hören uns jetzt mal die absolvierte Hausaufgabe von Martin an, der Violent Femmes übersetzt hat. Hier Martin und Violent Femmes. Das wäre nicht fair. von einem Wochenende. Von einem Wochenende bis meine Maschine. Ohne Spitzenvariante, oder? Martin mit Violent Femmes Maschinen. Also, wie gesagt, das gilt nach wie vor als Aufruf an euch. Nehmt euch selber einen schicken Song raus, übersetzt den, sprecht die Übersetzung ein und schickt mir als MP3 an kuttner@kuttner.de. Ansonsten kann man eine DVD, CD brennen oder irgendwie sowas. Und hierher Fritz Kuttner Sprechfunk Potsdam Dings da irgendwie. Adresse kriegt man schon irgendwie raus. Schicken. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Luther, du bist noch da? Natürlich. So, jetzt mal, wer Interesse hat, den Kommunismus in Selo zu errichten, der soll hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Ich erkläre dann alles weitere, wie das funktioniert. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Aber Kommunismusinteressierte müssten quasi vor Ort sein. Also entweder in Selo selbst oder in der Nähe von Selo. So, hallo, wer bist denn du? Hallo? Schwupp. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin Michaela. Michaela, du klingst gerade nicht sehr überzeugend. Wieso nicht? Ja, du klingst schon wie Michaela, aber wie wenn du so eine Rotte von betrunkenen Jungs im Hintergrund hättest. Ich grüße Marco. Ja, hallo? Hallo, wer ist denn da? Ost und West. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Max. Max? Ah, das wird ja. Doch nicht. Du willst ja jetzt nicht Kommunismus in Selo gründen, nein, oder? Naja, schwapp, zack, raus hier. Mensch, Luther! Aber gibt es halt nicht. Gibt irgendwie, sag mal, bist du der einzige Arbeitslose in Selo? Das nicht, aber der einzige Kommunismusinteressierte, wie das aussieht. Ja, offensichtlich. Ah, Lust, drei Versuche noch, oder? Dann resigniere ich aber auch. Naja, danke dir schon mal im Voraus. Ja, Max. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Happy Birthday, Bill. Ja. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hört mal ran. Hallo? Ein Zellerpunkt. Hallo? Luther. Ich danke dir, Kuttner. Wir verabschieden uns mal. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Aber ich meine, ich finde, sagen wir mal so, als Gedanken kannst du dir immerhin selber im Kopf behalten. Ja, und klar. Einfach selber Ausschau halten und mir dann möglicherweise Bericht erstatten. Könnte man tun, ja. Oder? Also ich meine, such dir einfach Leute, die quasi in derselben Situation sind wie du. Und sag erstmal, wir treffen uns mal erstmal halbwegs regelmäßig und dann überlegen wir, was wir machen können. Was wir füreinander machen können, was man gemeinsam machen kann. Ohne, dass man aus Arbeit, nur aus blöder Arbeitslosigkeit heraus, quasi hirntot und komplett blöd wird. Oder? Also ich meine, das ist ja aber die Gefahr, die am Horizont aufzieht, ja, oder? Natürlich. Dass man doof wird. hat man täglich vom eigenen Auge. Ja, schrecklich. Ja. Los, wir machen hier nochmal eine Runde. Weil hier, hallo? Einzeller.tk. Ah. Kinder, wer glaube ich auf Einzeller.tk ist uncool, ist ein Idiot. Ich werde mir das nicht anschauen. Ich schaue mir das definitiv nicht an. Ich hatte vorhin einen guten Vorsatz, mir die Seite anzuschauen. Werde ich jetzt nicht machen. Wer so penetrant ist, der soll in die Werbung wechseln, der soll zu Mercedes gehen oder Zigarettenwerbung machen oder andere irgendwie Arschloch-Scheiße-Werbung machen. So penetrant nervt komplett. Ich schaue mir die Seite nicht an, die ich jetzt auch nie wieder beim Namen nennen werde. Hallo, wer ist denn da? Ja, gut, nein, ist Max, die Kappe. Nee, Max, hallo? Ja, hallo, ich will unbedingt keinen grüßen. Ja, gut, hallo? Bist du aus Selo? Nee, ohne ich. Hallo, bist du aus Selo? Hallo? Einzeller.tk. Hallo? Ja, die Seite werde ich mir definitiv nicht ankicken. Max, wir machen mal, Luther, wir machen mal Schluss. Na, alles klar, sind ja auch ein Kuttner. Tut mir leid, okay. Dir auch, tschüss, schönen Abend noch. So, dann hören wir uns jetzt mal Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter an. Wer auf die hier mehrfach genannte Seite geht, hat meine Sympathie nicht. Kinder, geht da lieber nicht hin. Wer so nervt, ist irgendwie nicht sauber in der Birne. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Da kann man, wie gesagt, anrufen. Wenn man da anruft, kommt das raus, was gleich hier zu hören sein wird. Die, eure Anrufe werden da nämlich wie beim Auto, wie beim automatischen Anruf, also wie beim normalen Anrufbeantworter, landen auf Band und David schneidet ihr. Der ist nämlich quasi diese Mensch-Maschine-Mischung. Der ist die halbe Seite des halbautomatischen Anrufbeantworters, schneidet es dann zusammen und es hört sich dann ungefähr so an. Auf die Panzerwagen heißt, Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, ich bin's, Wolle. Hallo, Kuttner. Ich mag deine Sendung gerne, aber dummerweise habe ich so viel Kartoffelsalat gefressen. Dadurch konnte ich deine Sendung nicht hören. Ich rauche gerne. Heute ist der 31. Mai 2005 und das ist der Nichtrauchertag. Und ich rauche. Zigaretten, Malbo und hier und da und dort. Weißt du, ich bin auch ein Maiglöckchen. Weißt du, dass ich Maiglöckchen gefressen habe? Da haben sie mich ins Krankenhaus gefahren, weil ich Maiglöckchen gefressen habe. Arbeitskampf. Jeden Morgen die gleichen Leute im Zug. Im selben Waggon gedrängelt. Mit zweifelhaftem Atem. In Gedanken an die Raten. Zusammenreißend. Für Geld. Irgendwie ist das Teilhabe. Teilhabe Erfolgsnotenbankenbetrug. Ja, ich wollte nur mal sagen, die Sendung ist echt wundervoll. Schönen Gruß an Kuttner und alle da bei Fritz. Tschüssi. Moin Kuttner, deine Sendung ist richtig der Hammer. Also, wie gesagt, mach weiter so und öfter. Sendet je von der Sendezeit her und länger und wie auch immer. Soweit man weiß, sind alle Millionen in grauer Vorzeit entstanden. Die haben sich die Leute alle Götter, die sie angebetet haben, die haben sich dieses Tor einfach ausgedacht. Sind doch alles nur Hirngespinste. Und das betrifft dann nicht nur die Götter, die ein bisschen aus der Mode gekommen sind, wie Zeus, Wotan und Co. Das betrifft doch eigentlich alle Götter. Auch der, den manche wohl früher Yahweh genannt haben und der nebenbei sogar nur der Gott von einem der 12 Stämme Israels ursprünglich war. Hey Kuttner, ich wollte mal fragen, ob du mir irgendwie mal Eskimoanisch oder sowas beibringen kannst. Ich will hier eine Band machen mit einem Kumpel, wir wollen sowas singen, weil das übelst cool ist. So. Du könntest mal wieder das Lied spielen. Soldaten sind vorbeimarschiert. Ey, wie bringen wir mehr über den vielbetreuenden MP-tragenden Genossenschaftsmaker und so. Und dann machen wir mehr witzige Sachen hier, so wie der Kung-Fu-Schläger. Naja, und dann wollte ich eigentlich bloß noch sagen, dass eine feine Sendung ist ja seit 75 Jahren. Und dann grüß mal hier von mir. Versuchen Sie es später. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Novo si tu me lo senti cano te le sa. Wo wa ye si cana vita se tu le di cal fo ti de toi. Hey du solo mi no che du la vita ne ne sei. Lo vane ti cama da de sa te li vi no ni to de te. Dai de se lo vanica, don nino san eterno wa. La zo vito ki de che, ne se no no ne sa de toi. La vi si lo mi de ton, ne laike si li ni tu. Se fo no to ve ne san eta, vi de sa tu te de tu. La yo ke lu ni tu lista la lu ste de su su da ide de se tu li da vita tu de de sa ti da vitu da su de jo ke li lo ni sa tu tu tu ka tu da di tu da ide de si sla li lo ni pa tu ke su ta tu da di da wow. Ciao. Richtig, stimmt, genau, ist doch im Grunde auch ein Song für einen Chor, oder? Das war eine schöne Party, Darlin und die Bambo. Darlin, ja, über uns beiden hing ein rosa roter Lampion. Da war keine feine Leute und kein feiner Salon. Aber da war Junge, das ist da, weil ja rot die Farbe ist, bei der man sich verlieben soll. Das war eine schöne Party, Darlin und die Bobo. Darlin, ja, über uns beiden hing ein rosa roter Lampion. Nein, du warst nicht gut beim Tanzen, sagt es lieber pardon. Was machte das? Und da hing ein rosa-roter Lampion. Das ist da, weil ja rot die Farbe ist, war wenn man sich verlieben soll. Das war eine schöne Party, Darlin und die Bobo. Und einen Kuss wolltest du von mir, aber ich sagte no, no, no. Da hast du noch einmal gefragt, das kann ich aus der Fassung. Über uns hing, als ich Feuer fiel, ein rosa-roter Lampion. Über uns hing, als ich Feuer fiel, ein rosa-roter Lampion. Über uns hing, als ich Feuer fiel, ein rosa-roter Lampion. Hi, mein Name ist Jerry. Spricht sich aber wie Heinz. Und im Radio? Preis der Musik. Fritz. Genau, und zwar quasi in der Ausprägung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, aber auch unter der Telefonnummer hier. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ach Kinder, da so viel Musik zu spielen. Immer auf jeden Fall noch Coverversion von Lonely Skinhead Song von Sandra und zwei Chöre, die ich habe. Und eigentlich würde ich wohl jetzt sagen, hoffe ich, dass ich jetzt mit habe, hier nochmal schön... Ah, klar, natürlich. Eskimo-Pop spielen. So, naja, hallo, wer ist denn da? Einzeller.dk. Reimte sich gerade. Ja, und? Ich guck mir die Seite echt nicht an. Aber genau deswegen. Ja, aber guck mal, wir haben das doch jetzt so gut. Naja, aber trotzdem, ich schaue sie mir echt nicht an. Wir haben das Interesse. Weil das ist nämlich die einzige Möglichkeit, sich gegen Werbung zu wehren, ist sie zu ignorieren. Also wenn man eine Werbung im Fernsehen sieht, die man scheiße findet, dann darf man einfach das Produkt nicht kaufen. Und jetzt nervt eure Werbung nervt jetzt so, dass ich mir definitiv die Seite nicht angucken werde. Ich habe sie mir vorhin noch notiert hier auf dem Zettel, dachte, wenn ich nach Hause komme, schreibe ich mir gleich mal an, streiche ich jetzt durch, mache ich nicht. Echt? Das musst du lernen, das musst du lernen. Gut, na, gibst du mir noch einen Satz? Ja, gerne. Nee, ich meine, du kannst es auch gerne nochmal sagen, aber hatte ich jetzt ist jetzt over. Aber ich wollte ja sagen, die Wirkung hast du ja eigentlich jetzt schon erfasst, indem du gesagt hast, ich guck's mir nicht mehr an, aber damit hast du ja schon auf die Werbung reagiert. Ja, aber Ziel ist ja schon, dass sich möglichst viele Leute das angucken. Ja. Und so wie Werbung im Fernsehen ist, dann wollen die Leute natürlich, dass man die Produkte kauft. Und die einzige Möglichkeit, man kann natürlich Gesetze machen und sagen, keine, so eine Werbung nicht, so eine Werbung nicht, so eine Werbung nicht. Man kann aber eben auch partisanenmäßig als Konsument, der angesprochen wird, klar merkt man die sich das meinetwegen, aber deswegen kaufe ich mir das ja trotzdem noch nicht und deswegen kriege ich mir die Seite nicht an. Naja, gut. Und das ist die einzige Möglichkeit, dann merken die natürlich, also wenn das viele Leute machen, jetzt sagen wir mal, es gibt irgendeine Scheißwerbung für irgendein Drecksprodukt im Fernsehen, die läuft immer. Dann ist die einzige Möglichkeit, nur als Einzelner intelligent zu sagen, das Produkt kaufe ich mir nicht, ich kaufe mir quasi das andere. Ja, aber das ist und ja von daher gucke ich mir definitiv die Seite nicht an, sondern schaue lieber kuttner.de. Ja, Pech gehabt. Kuttner.de ist auch super. Ja, aber genau. Ja, aber die schaue ich mir nicht an. Tut mir echt leid. Aber was im Fernsehen kommt, ist ja komisch. Man muss, glaube ich, irgendwie auch das Maß wissen. Ja. Was hast du? Man muss, das ist im Fernsehen, das ist ja Kommerzterror, die wollen ja Geld verdienen. Ja, und Terror ist Terror, ist mir jetzt egal, ob es guter Menschenterror ist oder ob es Kommerzterror ist. Terror ist Terror. Terrorisieren wir dich damit? Ja. Na, ich finde nicht. Ja, doch. Echt? Wenn es hier 10-mal angesagt wird, gibt jede Menge cooler Seiten. Na, du kennst doch die 16-Jährigen, die haben nicht so eine große Aufmerksamkeit. Ja, den habe ich jetzt gerade beigebracht, man muss es ignorieren. Na. Ich hoffe, sie haben es kapiert. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Max. Vom Kuttner-Chor. Oh, nee. Jetzt hör doch mal auf, ihr habt jetzt aber den Ehrgeiz hier, um 12-mal drinnen zu sein. Aber hast du gehört, am Samstag ist ein Musiklehrer da. Und der wird aber bitteschön respektiert. Ja? Kann doch jeder noch kommen, der Aufnahmegeräte mitbringt. Wo wollt ihr denn noch schicken können? Ja, genau, außerdem kann man sowieso kommen. Und Poupé de Sire muss auch gesungen werden. Das war eine schöne Party. Genau. Und Kuttner, kannst du bitte nochmal das Lied spielen? Warte, vorne spielt das mit dem Papa und der Cornelia da? Nee. Zum Aufnehmen. Ah, oh, nee. Kann ich jetzt nicht nochmal. Wenn ich's schaffe, ich hab jetzt hier auf jeden Fall noch 4 Musiken, die ich spielen muss. Gut. Das wird knapp. Dann halte ich den mal nicht auf, wa? Ansonsten, genau das ist klug. Okay, tschüss. Dann tschüssi, Koski. So, Mann, Tschüssikowski, hör bloß auf, hallo? Hi. Wer bist denn du? Der Alex. Alex. Was geht? Na, du klingst ja genau wie der Platz, wo die sich treffen am Samstag. Ach ja. Ja, Alex, ja, was, ja nicht, was geht. Bist du Hip-Hopper? Nee. Aber die sagen doch immer, was geht. Jo, Mann, was geht? Nee, ich war nur geschockt, ich hab grad rumgezappt. Ach so. Und dann warst du schon wieder im Radio. Was heißt denn, warst schon wieder im Radio? Ich bin schon... vom anderen Sender. Und da war ich ganz geplättet. Ach so, 2,5 Stunden bin ich hier schon im Radio. Von welchem Sender kennst du mich? Von 50 plus, wo ich die Krampfadernstrumpfsendung mache? Nee, von nee. UF. Ach so, na ja, gut. Mensch, kick mal ihn an, wa? Ja. Das Leben, du. Genau, da bist du ja auch nicht direkt aus Selo, würde ich mal sagen. Ne, was? Aus Selo bist du nicht. Nee, schade. Das wäre natürlich schön, wenn du aus Selo wärst. Wieso? Ja, dann könntest du jetzt bitte Seloer Kommunist sein. Oh, nee, möchte ich nicht sein. Ja, doch, wäre aber möglich. Nee, lass mal. Ja, gut, lass mal. Dann lass ich mal. Dann danke ich dir mal für deinen Anruf. Ja, kein Ding, ne? Ja, okay, tschüss. Ja. So, hallo, wer bist denn du da? Hallo. Ja. Was ist los? Oh, sag mal. Ey, super anreden, oder? Was los? Jo, Mann, was geht? Ey, wie ist denn so? Du bist aus Jelo? Nee. Nee, aber ich bin aus Kamtschatka. Kennst du das? Nee. Das ist gleich neben Ugumbugu. Aha. Und... Ey, jetzt versuch nicht lustig zu werden. Jetzt versuch nicht lustig zu werden, ist halb einser. Ja, okay, dann wäre ich jetzt traurig. Das ist jetzt nicht die Alternative, sondern nüchtern, sachlich zur Sache kommt. Ich dachte, du erzählst mir mal was. Nee, so funktioniert das nicht. Ich bin jetzt hier nicht der gute Onkel, der gute Nachtgeschichten verteilt und hinterher jedem Kind noch ein Küsschen auf die Stirn gibt. Wer macht denn das sonst? Ja, weiß ich auch nicht. Musst du mal Mutti fragen. Mutti ist nicht mehr da. Ja, siehst du. Dann musst du dich irgendwie selber bekümmern. Du musst dir vielleicht irgendwie so einen Handkuss und hoffen, dass er bei dir auf der Stirn landet. Ja, Übung macht Meister. Da muss aber genug Wind sein. Nee, man muss bloß irgendwie geschickt pusten. Das ist die eigentliche Kunst. Aber ein Tipp hast du auch nicht dafür, oder? Was sagst du? Ein Tipp. Nee, üben. Ja. Hilf mir auch nicht. Ach, unser Faulpelzchen wieder. Na, machen wir an der Stelle mal gleich Schluss. Tschüss. Ja, tschüssi. So, hallo, wer bist denn du? Das ist mir auch zu anstrengend hier. Ich meine, das war jetzt vielleicht gut gemeint und lustig, aber das gibt dann irgendwie so eine... Dann flacht natürlich die Aufmerksamkeitskurve. Hallo? Flacht natürlich um halb ein... Hallo! Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar... Echt? Du hast doch gerade das Lied gespielt, dieses... Das ist eigentlich ein französisches Lied, oder? Ja. Wie heißt denn das? Weil ich suche das schon eine Ewigkeit. Das heißt Poupée de Cire, Poupée de Sang. Wie wird das geschrieben? Warte, ich muss mir das mal kurz aufschreiben. Oh. France Gall heißt die. Warte mal, was? Oh, France Gall. Ach, France Gall, ja, die kenne ich. Mit G-A-Doppel-L und einem E hinten, oder? Nee, ohne E hinten. Und wie hieß das hier, Po? Dann hieß er ja France Galle. Poupé. P-O-U-P-Doppel-E. Gut, danke schön. Ja, bitteschön. Danke, tschüss. Das heißt Puppe. Tschüss. Hallo? Ja, hallo? Hi, Kuttner. Hier ist hallo. Emma. Hallo, tschüss, Emma. Dich, hallo. Ja, ja. Ja, mit Selo, tut mir ja auch leid, aber ja. Du hast dich liebevoll gekümmert. Ja, naja, aber also, liegt es mir doch, der Kommunismus in Selo ist mir doch Herzenssache. Ja, ich war richtig gerührt. Also, ja, ja, das wäre schön, wenn du aus Selo wärst, da? Ja, klar. Mensch. Ja, das stimmt, da ja, hast du recht. Genau, ja. So ein armer Luther, aber der andere Luther hat es ja auch schwer am Anfang gehabt, wer weiß. Ach so, ne? Stimmt. Ja, aber weißt du, was ich nur sagen möchte? Weißt du, ich möchte das öffentlich unbedingt loswerden. Und zwar, dass ich das so zum Kotzen finde, wenn alte Knacker auf junge Mädchen rumgehen. Ja, finde ich nicht so schlimm. Was der Max da erzählt hat und die Anja, also erstmal möchte ich den beiden einen riesen... Jetzt mal kein Wort gegen alte Knacker hier. Na, verdammt nochmal. Ja. Wir wissen ja. Doch, ja. Nee, ja, na, da bin ich natürlich parteiisch. Nee, ja, du... Ja, da bin ich parteiisch. So als bist du ja noch. Da bin ich parteiisch. Nein, aber... Da bin ich natürlich. Du gehst aber auch nicht so die nicht jungen Mädchen an, oder? Nicht gegen alte Knacker. Ja, aber gut. Jetzt, nee, ich bin da echt... Finde ich ein schönes Lied, ich heirate meinen Vati. Ich bin da total drüber und wütend darüber. Ja, und dann möchte ich den beiden sagen, schön, dass sie das öffentlich erzählen. Ah, du weißt doch, dass alle jungen Mädels, die haben heutzutage Pfeffer erst in der Tasche. Ja. Pfefferspray, klar. Ja, genau. Da muss man sich keine Sorgen machen. Auf jeden Fall öffentlich machen sowas. Immer an die Öffentlichkeit gehen. Mann, jetzt hör auf, ja. Ja? Ja, jetzt doch, hör auf, sag mal, sprichst du nachts auf, Herr Wald, ja, wir kriegen euch und so eine beunruhigende Losung? Na? Mensch, hör bloß auf! Nur so können wir Du wirst mir langsam unheimlich, ach, Emma. Kurzler, du ja, alter Krieger. Genau, na, seid doch alter Knacker, genau. Alter Krieger. Ach, auf einmal. Ja. Okay, Emma, vielen Dank, ja? Und dieser Song da in dieser anderen Sprache, sag mal, das war welcher? Ja... Welcher? Ha? Welcher? Der von dem, vor dem Poupée de Sang als Original... Ach so, Violent Femme oder was? Ja, ja. Was war denn das? Das war ja eine heiße Geschichte, ne? Naja, sag ich hast doch. Hast du erraten, wer es ist? Nee. Nee? Ich auch nicht. Ach so, das war Violent Femme, war das? Wo die Übersetzung eingesprochen war? Nee, das meine ich nicht. Ach so. Ich meine diese Poupée de Sang. Ja. Ja, genau, das war ich. Geil, da war doch davor? Was war denn davor? Davor eine andere Sprache, aber dieser Song nur in einer anderen Sprache. Hast du das nicht gehört? Doch. Achso, im Anrufbeantworter meinst du? Ja, genau, das meine ich. Ja, ja, das sollte eskimoisch sein, wa? Ja. Ja, ja, man hörte bloß, dass es jemand war, der nicht Französisch kann. Ha, ha, ha, ha. Emma, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. So, jetzt kommen wir nochmal hier zu meinem Lieblings... Lieblings-Eskimo, Tumasi Kissa mit, ah, der Song im Original ist ja so, Iagaluit, Iagaluit, auf eine Melodie von Hank Williams, Jambalaya, und nach dem Fritz Kurz-Info hören wir dann die Coverversion von Lonely Skinhead Song, die, wer hat die jetzt gemacht? Hier auf meinem Zettelchen nachkicken. Die von, ah ja, BGO. Interessenverbund, dachte sich der Interessenverbund BGO, ein zwei-Mann-starkes Duo aus der Lausitz. Die haben quasi den Song gecovert. Das hören wir nach dem Fritz Kurz-Info. Jetzt aber nochmal mein momentan. Ah, da habe ich mir jetzt bei so einem kanadischen Plattendealer im Internet die legendäre Platte Better Times von Tumasi Kissa habe ich mir jetzt bestellt. Nicht ganz billig, aber ich freue mich schon drauf. Tumasi Kissa, hier ist er. Ein Song. Wenn die Platte erstmal da ist, dann wird die ruff und runter gedudelt. Tumasi Kissa. Alle schütte auch erkennen am Art, wo hat die Not. Ich ist tierch und ach hoi zu ne, hol du da man. Ein Zackelab, kein Lörig, hier ja gallig. So meine Geig, taut am Jod, gar um nane. Nach ein Kallanik, auch zu Kallanik, nach ein Nane. I buckle up, that's wally, in a good twacka. Don't want to lay out, oh, Malik, the dog, keep a da. No call day, you carry a twin, a little calibre. Here you go, the devil, I go, Nick, oh, Valawama. That's a chip, and I'm a chip, you all over the day. Allo na pia o kuya ninne hoi na pete Andi tuti o kakai na maat o watte noot Ihi tia hata hoi tsuni o lada maan Ai takalak kai lakit iya kalli Tumanya kai kau sang yut kalong nani Zu Masi Kissa. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn Fritz in Brandenburg an der Havel, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. Um 0.35 Uhr, das Wetter in der Nacht immer weniger Regen, die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 5 Grad, am Tag ist es meistens heiter und trocken, nur ab und zu gibt es mehr Wolken, die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Die USA und Großbritannien wollen Afrika unterstützen. Dazu gehöre ein vollständiger Schuldenerlass für die ärmsten Länder, sagten US-Präsident Bush und der britische Premier Blair nach einem Gespräch in Washington. Bush kündigte eine Soforthilfe von umgerechnet 550 Millionen Euro an. Nordkorea will wegen seines Atomwaffenprogramms an den Verhandlungstisch zurückkehren. Das erklärte das US-Außenministerium in Washington. Ein Zeitpunkt für die neuen multinationalen Gespräche stehe aber noch nicht fest. Die EU-Kommission will gegen Italien wegen zu hoher Neuverschuldung ein Defizitverfahren einleiten. Die endgültige Entscheidung über das Verfahren treffen die EU-Finanzminister bei ihrem nächsten Treffen Mitte Juli. Die Basketballer von Alba Berlin haben wieder das Meisterschaftsfinale verpasst. Alba verlor zu Hause gegen die Opel Skyliners Frankfurt mit 68-70. Das war die dritte Niederlage im Halbfinale. Alba ist damit ausgeschieden. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring. Zwischen Brandenburg an der Havel und Netzen gab es einen Unfall und der rechte Fahrstreifen ist noch immer blockiert. Bitte Vorsicht. Berlinova kommt. Fritz präsentiert euch 3 Tage Open Air Festival mit und weil man sich so dran gewöhnt hat. Es ist nicht normal. Und viel, viel, viel mehr. Berlinova, das Open-Air-Festival für Berlin und Brandenburg. Ab kommenden Freitag das ganze Wochenende auf dem MZA Luckau. Und im Radio. Dreiste Musik. Fritz. Also, wobei, wenn man jetzt sagt, Coversion ist natürlich ein bisschen übertrieben, eher so eine Art Remix von BGO. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir müssen uns jetzt die verbleibende Zeit ordentlich einteilen. Es sind noch 2 Musiken, die erklingen müssen. 2 Chorsongs, die ich unbedingt noch spielen muss. Und sonst würde ich sowieso ja eine jede Menge anderer Musik spielen. Sag mal, die letzte Sendung, wann ist denn die? Die letzte Sendung vor der Sommerpause. Die Sommerpause wird lang. Die ist im Juli. 5. Juli. 5. Juli, letzte Sendung in der Sommerpause. Vielleicht, da würde ich ganz gerne wieder mal eine Musiksendung machen. Vielleicht schickt mir doch einfach mal eure Musikwünsche, sagen wir mal, so zu. Schickt mir doch mal eure Musikwünsche zu an kuttner@kuttner.de. Sachen, aber jetzt nicht irgendwas, sondern nur Sachen, die ihr hier in der Sendung gehört habt. Also da bin ich dann irgendwie ein bisschen kiesittig. Nicht das, was ihr am liebsten hören würdet, sondern das, was ihr hier schon gehört habt und am liebsten hören würdet. Kann man an kuttner@kuttner.de schicken oder ihr macht da irgendwie hier, wie heißt das dann, irgendwie über kuttner.de Forum. Da könnte man auch ein paar Songs anmelden und die werden dann quasi in der Reihenfolge der Häufigkeit des Gewähltseins abgespielt. Das ist mir alle. Ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. So. Kuttner.de. Ja, hallo, wer ist denn da? Naja, ich muss jetzt für dich ein bisschen promoten. Nee, musst du überhaupt ja nicht. Mach die von alleine. Das ist außerdem informativ, da muss man ohnehin gehen. Das ist nur für das ganz nüchtern. Ich will dich milde stimmen, damit du dir ja trotzdem anschaust. Bitte, die linkt dir jetzt nicht mehr. Ach, bitte. Nee. Ach, gut. Nee. Ja, jetzt fang ich mal mit so einer Kuschelstimme an. Nur weil irgendwie 12:45 ist. Wird ja nicht gekuschelt. Nee, will ich ja auch gar nicht. Ja, super. Erlaubst du mir was du anderen eigentlich nicht erlaubst? Warten. Also, jemanden zu grüßen? Nee. Das erlaubst du mir nicht, auch nee, nicht, wenn der heute Geburtstag nee, hat? Nee, auch nicht. Ach, schade. Ja, das ist keine Grußsendung. Nee, dafür gibt's doch, da kann man doch irgendwie beim Berliner Rundfunk anrufen. Naja. Oder weiß ich wo. Oder die haben doch auch im RBB, glaube ich, auch so eine Rentnersendung, oder? Wo dann irgendwie so ein Polaroid-Foto drin gehalten wird und dann singt irgendwie, dann kommt die Volksmusik hoch. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Oder weiß ich wie heißt denn das? Als ich noch Prinz war von Arkadien, genau so. Wo dann irgendwie total Rentnerfasching sofort ist. Ja, aber das kann hier in der Sendung nicht stattfinden. Das würde das Image beschädigen. Und da muss man eben auch total aufpassen. Aber würdest du dich freuen, wenn du in irgendeiner Assi-Sendung zum Geburtstag gratulierst? Nee, und genau das ist hier quasi so eine Assi-Sendung, in der ich mich nicht freuen würde, dass wenn mir da Leute zum Geburtstag gratulieren würden. Genau, doch, so ist es. Wir müssen jetzt mal gleich Schluss machen. Die denkt nämlich hier mit einer weichgespülten Stimme, geht hier alles, geht ja nicht. Hallo. Hallo. Hier werden Armdrücker, sind hier gefragt. No. Ja, Armdrücker, die was zu sagen haben. Ach so, ja. Ich wollte nämlich sagen, stell mal die Webcam ein. Wieso denn? Wo ist denn die hin? Wo so ist extrem schief. Echt? Super, genau. Die zeigt die Dicke. Mein Kopf ist immer noch zu sehen. Nur dein Kopf mehr nicht. Dreh die hoch, dreh die in die Decke. Ich will nicht, dass mein Kopf zu sehen ist. Genau, jetzt kommt nämlich der Kollege Kerkhoff. Und mach mal lieber draußen an die Kaffeemaschine von der Kantine oder irgendwas. Das hast du dich nicht gewundert, woher ich anrufe? Nee. Ich frage jetzt auch nicht. Du willst jetzt praktisch nur gefragt werden. So, jetzt wird draußen die leere Straße gezeigt, um zu zeigen, dass praktisch hier auf dem Gelände, dass das Gelände total ausgestorben ist. Komm. Und dass man jetzt ja nicht weiß, ob man sich das nur einbildet, wenn man quasi so ein Kurzwellenrauschen vernimmt. Und wenn man Kurzwellenrauschen über längere Zeit hört, dann hört man ja immer die Stimme von Toten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Genau, kick mal in der Webcam. Genau so sieht es aus bitte. Hier. Stell dich vernünftig an. Ja, nein, hab ich doch. Schön. Ja, spitze. Okay. Tschüssi. Okay, so, danke. So. Was ist das? Hat der mich jetzt gesehen? Nee, ich glaube nicht, kann er eigentlich. Hallo? Jo, Taschen. Oh, na Mann, hast du jetzt das Telefon aber schneller unter der Bettdecke vorgezumpelt, oder? Genau, wirklich. Sag doch. Menschenkenntnis. Und gewissermaßen totale akustische Konzentration. Wow. Wer bist denn du? Ich bin Silvio. Silvio? Hm? Was machen wir denn jetzt? Du bist nicht gerade zufällig arbeitslos in Selo. Ja, schade, ich komme aus der Ecke. Ich hab Arbeit in Nähe Fürstenwalde gefunden. Ach, arbeitest da? Ach so, schade. Na, ich suchte doch noch irgendwie 4 andere Arbeitslose, die sich irgendwie mit Luther hätten zusammentun können und so eine erste kommunistische Community quasi gründen zu können. Ja, mal eine andere Frage. Ja, warten. Mike Lehmann, was ist mit dem überhaupt noch? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber leben tut er noch. Leben tut er noch. Leben tut er noch. Den könntest du mal wieder spielen. Das wäre mal gut. Ja, das musst du mir nicht sagen. Aber mal. Ansage ist es. Ja, ja. Ja. Da sollen wir noch ein paar anrufen jetzt hier noch. Schreib doch einfach mal an Sender. An Sender? Da musst du mir die Adresse geben. Ja, 14439 Potsdam. Ah, Sender heißt Fritz, wa? Genau. Oh. 14439 Potsdam, Marlene Dietrich, Allee 1 oder irgendwie sowas. Schreib da irgendeine Adresse, das kommt schon und, an. Und E-Mail, geht das auch? Ja, dann musst du, informier dich mal auf der Seite bei der entsprechenden Adresse da. Das sind also dann die richtige, naja, schau doch mal unter fritz.de, da stehen irgendwelche. Naja, wenn man Internet hat. Ja, naja. Naja, warum fragst du denn dann, wenn du keins hast? Naja, deswegen will ich ja die E-Mail-Adresse haben. Hast du denn Internet oder nicht? Internet habe ich nicht, aber eine E-Mail kann ich trotzdem schreiben. Ach so. Er geht vom Handy aus. Ach so, ja, wüsste ich jetzt ohne. Wer da richtig der Ansprechpartner ist. Ein bisschen recherchieren kann doch wohl nicht zu viel sein. Naja, ich habe ja sowieso ja schon immer hier. Naja, dann nimm da schön. Einen Augenblick gesucht. Ja, um wie? Dann nimm da schön. Nimm deinen Pelikanfüller, setz dich hin und schreibst einen Brief. Und klingst vorne 56 Cent oder was die Briefmarken kosten drauf und dann hätte sein sozialistischen Lernen. Genau. Außerdem E-Mails kann man schneller wegschmeißen als Briefe. Du weißt ja, dass wenn man so an Institutionen schreibt mit einem Brief, kommt sofort zum Verwaltungsakt entlang, Vorlage, Mappe unterschrieben, zur Kenntnis genommen, abheften und sowas. Ist viel ernsthafter als eine E-Mail. Aber ich kenne die Post. Ach so, dann schreibst du zwei Briefe. Einer kommt an. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja klar, viel Spaß noch, was? Tschüss. Na, viel Spaß ist Gott sei Dank nicht mehr. So, was wollte ich denn jetzt hier spielen? Was ist denn? Ach so, nochmal ein schönes Chorlied. Und zwar der Gospelchor Prenzlauer Berg, der Gospelchor Prenzlauer Berg. Ich will mein Schwert und meinen Schild niederlegen und den Abflussufer und den Abflussufer und den Abflussufer. Ich will mein Schwert und mein Schild niederlegen und den Abflussufer will nichts mehr mit Krieg zu tun haben. Ich will nichts mehr mit Krieg zu tun haben, mehr mit Krieg zu tun haben, nichts mehr mit Krieg zu tun haben. Ich will nichts mehr mit Krieg zu tun haben, mehr mit Krieg zu tun haben, nichts mehr Krieg zu tun haben. Ich will meine schwere Last niederlegen unten am Flussufer, unten am Flussufer, unten am Flussufer. Ich will meine schwere Last niederlegen unten am Flussufer, will nichts mehr mit Krieg zu tun haben. Ich will nichts mehr mit Krieg zu tun haben, mehr mit Krieg zu tun haben, nichts mehr mit Krieg zu tun haben. Ich will nichts mehr mit Krieg zu tun haben, mehr mit Krieg zu tun haben, nichts mehr Krieg zu tun haben. Ich werde meine Sorgen und Leiden niederlegen. Ja, ja. Und den Flussufer. Ja, ja. Und den Flussufer. Nein, nein. Unten am Flussufer. Ich werde meine Sorgen und meine Leiden niederlegen. Ja, ja. Unten am Flussufer. Nichts mehr mit Krieg zu tun haben. Ich will nichts mehr mit Krieg zu tun haben. Mehr mit Krieg zu tun haben. Nichts mehr mit Krieg zu tun haben. Ich will nichts mehr mit Krieg zu tun haben. Mehr mit Krieg zu tun haben. Nichts Krieg zu tun haben. Ich will nichts mehr mit Krieg zu tun haben, mehr mit Krieg zu tun haben, nichts mehr zu tun haben. Ich will nichts mehr mit Krieg zu tun haben, mehr mit Krieg zu tun haben, nichts mehr zu tun haben. Dein Leitung von oben. Oh, Grigo. Oh, Grigo, Grigo. Lieb, oh, Grigo, lieb. Unter der Leitung von oh, Grigo. Oh, Grigo, Grigo. Lieb, oh, Grigo, lieb. Unter der Leitung von oh, Grigo. Oh, Grigo, Grigo. Lieb, oh, Grigo, lieb. Unter der Leitung von oh, Grigo. Oh, Grigo, Grigo, Lee. Oh, Grigo, Lee. Der Gospelchor Prenzlauer Berg. Das Charmante daran ist natürlich, dass sie quasi auch ihr Impressum noch singen und die Besetzung runtersingen, was ja normale Bands in aller Regel nicht machen. Hier aber im Grunde auch Beispiel, das zu befolgen, sich lohnt. Mann, Kinder, jetzt ruft da hier nicht so an. Im Grunde würde ich ja auch gerne noch zwei Musiken spielen, nämlich noch ein wunderbares Beatles-Cover. Also eigentlich jetzt nochmal eine Chormusik. Komm, wir machen mal, jetzt machen wir alle hier eine kurze, ganz kurze Runde, dann kommt die Chormusik, dann nochmal eine ganz kurze Runde, dann kommt Beatles-Cover und dann ist Schluss. Hallo? Jo, machen wir Musik, ist ganz cool. Super Ansage, vielen Dank. Hallo? Hallo. Ja, hier noch ein kurzes Statement von dir. Ja, hier ist der Fabian. Ja, kurzes Statement, weil ich frage jetzt. Statement, ich wollte mal fragen. Ein kurzes Statement. Geht das vielleicht mal, dass du irgendwie kann ich mir deine nicht vorstellen. Stimme durch einen Stimmverzerrer irgendwie durch... Nee, ist schon verzerrt genug. Nee, ich finde die einfach zu aggressiv und eindringlich. Ja, so ist so. Naja, das ist extra so eingestellt am Verzerrer. Ja, aber das hält man nicht 3 Stunden durch. Ja, muss man ja auch nicht. Ja, aber das macht doch Spaß. Du bist ja ein satter Freak. Ja, mir macht's ja keinen Spaß. Wenn ich jetzt die Vorstellung, dass da immer Leute sitzen, die drei Stunden durchhören, dann macht der wäre ganz schwermütig. Nee. Verstehst du? Ja, natürlich. Von daher muss ich so reden, dass man irgendwie so mittlere Verweildauer 35 Minuten. Ja, und nee. Dann kann ich mir auch die eine oder andere Wiederholung erlauben. Verstehst du? Sonst würde ja jeder mitkriegen. Wenn man jetzt irgendwie Leute 3 Stunden kontrollieren. Ja, aber du hörst dich ja selber ganz anders. Ja, das macht mich ja so aggressiv eben. Oh. Genau, ich danke dir für deinen Anruf. Hallo? Hallo. Ja, kurze Ansage. Ich kenne ein Stück von Herrn Lehmann in Gedenken an ihn. Ja, schön. Hallo? Hallo? Kurze Ansage? Jo, Musik. Super Ansage. Hallo, hier noch eine kurze Ansage? Hallo? Hier noch eine kurze Ansage? Ach man, ja, ist schon klar. So, habe ich auch mitgekriegt. Hier nochmal der Popcorn Berlin unter der Leitung von Almut Klotz, die ja den ein oder anderen Kenner noch als Lassie-Singerin bekannt ist. Die covern hier ein Stück von den Sternen. Ist natürlich dann musikalisch unterlegt. Im Grunde würde man denken, ach, hätten sie doch mal Rostkehlchen-mäßig doch volle Pulle a cappella gesungen. Ist nicht so, aber immerhin eine Chornummer. Und setz die Wunde. das war der Popcore Berlin. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier vielleicht noch eine kurze Schnelldurchlaufrunde unter dieser Telefonnummer machen, wo jeder die Chance hätte, jetzt gewissermaßen einen Satz, zwei Sätze, maximal drei Sätze vielleicht zu sagen und dann eben ruckzuck. Warte, ich rufe die Kinder, konzentriert euch, macht hier nicht so lange. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Zack, zack, zack, zack. Geduldet euch, gleich kommt so, das ist hier die Nummer. 0331 für Potsdam. Jeder einen Satz. 97110. Genau, so, hallo? Ja, Taschi, Marco und Florian. Ja, na los, einen Satz oder zwei Sätze? Jo, ich grüße Alpha Park. Na, grüßen dich, hallo? Aus Hacke Peter? Ja. Aus Hacke später. Na, oh, nicht schlecht, hallo? Ich gehe jetzt in den Birkenwald, in meine Pillen Birkenwald. Hallo? Herzlichen Glückwunsch. Hallo? Chef? Ja? Einen wunderschönen guten Morgen. Ah, Spitzenansage. Anrede. Genau. Ein Satz ist Kollege. Hier quasi letzter Schnelldurchlauf. Kollege. Ja, Kollege ist ohne super Anrede. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Okay, dir auch? Hallo? Früher war alles schlechter. Ja, kann man so sagen. Hallo? Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Na, ohne klare Ansage. Hallo? Ja, Jürgen, pass auf, dass wir für ganz kurz zu Luther, da soll sie ja an sein Arbeitsamt wenden und dann kann er versuchen, einen Praktikumplatz zu kriegen. Aha, naja, ist vielleicht auch ein Tipp, wobei das mit dem Kommunismus in Seelo hat mir irgendwie besser gefallen. Hallo? Früher war ich jünger. Hallo? Du bist das beste Stück Rundfunkunterhaltung, was das jetzt. Genau, Kollege, so sieht das aus. Hallo? Kunde? Ja? Ich denke, im Bundestagswahl ist Gysi der Richtige. Was? Gysi ist der Richtige für den Bundestagswahl. Aha, auch eine Ansage. Hallo? Herzlichen Glückwunsch. Hallo? Das mit Viktor Hara kriegst du noch. Ja, das kriegen wir noch hin. Viktor Hara wird noch gespielt. Mein lieber Scholli, so sieht es aus. Na, das kann man doch so sagen. Hallo, Kollege. Hallo, euer Schokosaft gibt's hier. Genau, so, und jetzt machen wir aber Schluss hier, oder? Hallo? Herzlichen Glückwunsch. Ha, hallo? Eine Durchsage. Was? Eine Durchsage. Ja. Wenn es nach 0 Uhr ist. Ja, ist es. Okay, so. Dann, was wollt ihr denn noch spielen? Nämlich ein, ah Mann, weil er lacht die ganze Zeit hier rum. Eine wunderbare, eine interessante, schicke neue Platte. Quasi Volksbühnen-Records aus einer Inszenierung, die da im Prater läuft. Haben da die beteiligten Schauspieler. Und jetzt eine geniale Version. Quasi so, Let It Be von Beatles gecovert. Quasi die Platte so halbwegs durchgesungen. Und mein Lieblingsstück, das ist echt total charming, zu Herzen gehend. Volker Spenglers Variante von I've Got a Feeling. Das wollte ich unbedingt heute hier noch spielen. Ich habe mir ja geschickterweise ein paar Platten mehr reserviert. Vielleicht verlosen wir die mal in der nächsten Sendung oder in der übernächsten Sendung, weiß ich noch nicht so genau. Aber eigentlich an Leute, die dann irgendwie auf den Geschmack kommen und auch das Gefühl haben, Mensch, das klingt doch super toll. Hier Volker Spengler mit I've Got a Feeling. I've got a feeling. A feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling. A feeling I can't hide. Oh no. Oh no. Oh no. Yeah. Believe me, I hate to miss a train. Oh yeah. Oh yeah. And if you leave me, I won't be late again. Oh no. Oh no. Oh no. Yeah. Feeling that keeps me on my toes. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling. I think everybody knows. Oh yeah. Oh yeah. Volker Spengler. Hören wir uns irgendwie in der nächsten Woche dann vielleicht richtig an. Ansonsten würde ich an der Stelle Tschüss sagen. Hört schon weiter Radio. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. 22 Uhr. Ansonsten die Chorlinge. Am Samstag, 12 Uhr. An der Weltzeituhr. Tschüss, tschüss. Übt schön. Und wie gesagt, schön Hausaufgaben machen, Coverversionen herstellen, Übersetzung einsprechen. Tschüss! But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Thank you.